Well, folks, it's time to kick it old school. So you can feel cool. Give it to me, baby. Baby. Yeah. Das ist der zweite Teil von Ricky. Das bin ich. Und der zweite Teil deshalb, weil der Philipp auch nochmal dabei ist. Hallo, Philipp. Hallöchen. Oh, Philipp, ich bin high as fuck. Aber hat sich gelohnt, würde ich sagen. War cool. Deutschland besiegt Italien in einem fast nicht enden wollenden Elfmeterschießen mit keine Ahnung wie viel. Auf jeden Fall haben sie einmal mehr getroffen als die Italiener. Ich glaube, das reicht im Fußball, um dann erfolgreich ins Halbfinale einziehen zu können. Ja, jetzt muss ich mich erstmal irgendwie wieder auf so ein Podcast-Gespräch einlassen. Aber ich habe gleich eine gute Frage. Du hattest doch noch viele Fragen, hast du gesagt. Ja. Denn die erste Frage, die ich dir definitiv jetzt nach dieser Pause stellen muss, ist, ob du eigentlich noch ganz dicht bist. Und jetzt wirst du dich natürlich fragen, was will er denn? Du bist letzten Samstag 80 Kilometer nachts durch Karlsruhe gerannt. Habe ich das richtig gelesen? Wenn es mal nur durch Karlsruhe wäre, es war mehr durchs Umland. Ja, das hast du richtig gelesen. Und nachts, ungefähr die Hälfte war bei Dunkelheit, die andere Hälfte noch bei Licht. Jetzt, also, ich kenne dich ja noch zu deinen Anfangszeiten beim Heavy Day Podcast. Und da hast du ja immer so den Ruf weggehabt, der etwas Schwerbeleibte zu sein. Ja. Stimmt, ja. Was ist da eigentlich passiert? Wie ist es dazu gekommen, dass du von der Philipp, der sich's gerne mal gut gehen lässt, zu dem Philipp wirst, der nachts 80 Kilometer durchs badische Land joggt? Ich habe übrigens früher mal von mir gedacht, dass ich also so richtig fett war ich ja. So richtig, richtig fett war ich ja. Nee, ich bin ja durch die Schwangerschaften meiner Frau bin ich erst dick geworden und ich bin einfach mal mit meinem Nachbarn gelaufen abends, so eine Runde mit dreimal Gehunterbrechung 6 Kilometer oder sowas. Und da bin ich dann irgendwie, das hat mir dann irgendwie gefallen. Und dann hat jemand, den ich sehr schätze, Meister gesagt, ich kenne niemanden, der sich so in ein Thema reingenördet hat wie du. Weil das warst du, der das mal zu mir gesagt hat. Weil ich dann auch angefangen habe, Bücher zu lesen. Guck mal einer an, du. Und andere Sachen, Zeitschriften und Filme und mehr zu laufen und dann irgendwann 10 Kilometer Lauf. Also es war alles vor 3 Jahren und dann Marathon und dann inzwischen mehrere Marathons und da ich nächstes Jahr in der Wüste laufen will, habe ich mir die 80 sozusagen als um mal überhaupt 80 gelaufen zu sein, weil das muss ich in der Wüste auch. Und ich habe gerade eben während des Fußballspiels mir die ganze Zeit so ein 100-Kilometer-Lauf, der im September ist, angeguckt, der mich sehr reizt. War ein tolles Erlebnis. Also es war schon so ein gewisser Leidensdruck, der dich dazu gebracht hat, mit dem Joggen anzufangen oder einfach nur so just for fun. Also ich kann es jetzt mal von mir sagen, ich habe halt wirklich nur mit dem Joggen angefangen vor 2 Jahren, weil ich abnehmen wollte. Das war wirklich nur der Grund. Das war bei mir wahrscheinlich auch. Ich weiß, dass ich auch mich mal gefragt habe, Autofahrend bin ich so an der Gracht entlang gefahren, da waren Jogger, da habe ich gedacht, warum joggen die eigentlich noch? Die sind doch schon dünn. So war ich unterwegs. Aber ich weiß es auch nicht. Ich glaube, ich habe auch ursprünglich mal angefangen, um abzunehmen. Und dem so richtig perfekt, wohlfühl, super, mega dünn bin ich ja leider überhaupt nicht. Aber ich habe schon ordentlich abgenommen durchs Laufen und ich fühle mich auch wohl. Und ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, ich glaube, dass mich das Laufen den Rest meines Lebens begleiten wird. Ich mag es einfach zu sehr und dieses Gefühl und ich brauche das. Und es gibt zum Glück so viele schöne Herausforderungen, die man sich selber noch stellen kann. Ich und das Laufen hatten einen schönen Sommer. Mehr war es dann letzten Endes nicht, denn mich erfüllt es nicht so sehr wie vielleicht dich und viele andere. Ich fühle mich nämlich danach überhaupt, also ich fühle mich schon gut währenddessen, weil du schüttest ja, glaube ich, Endorphine aus oder so beim Laufen. Nee, doch. Das doch, ist okay. Ja. Glückshormone. Und die, genau, Glückshormone und die geben dir dann ein gutes Gefühl. Aber danach bin ich mit meiner, also nach einer längeren Zeit, Joggen habe ich dann auch mal 20 Kilo abgenommen, aber ich bin mit der Metamorphose meines Körpers unzufrieden, weil das sieht alles für mich so... Ja, sieht so will ich nie aussehen. Also das ist vielleicht auch irgendwie genetisch bedingt, aber ich bin dann doch eher der Fitness-Typ, der dann im Fitnessstudio was für sich tut. irgendwie leider Gottes, weil was mir gut gefallen hat, ist natürlich das Draußensein. Das fand ich irgendwie toll, bei Wind und Wetter draußen zu laufen und so. Aber wie gesagt, so die Körperveränderung an sich gefällt mir nicht so gut. Und ja, deswegen. Also, was gefällt dir nicht so gut? Du nimmst ab, ist doch bestens. Ja, ja, aber für mich ist es nicht nur das Abnehmen an sich. Ich bin ein sehr ästhetischer Mensch. Wenn ich eins unästhetisch finde, das mache ich ganz ernsthaft, ja. Sind es all diese ganzen Fitnessstudio-Typen, die so, wo man sofort sieht, die machen nicht irgendeinen Sport. Also, weißt du, ich kenne Surferfreunde von mir oder Boxer oder so, die richtig, wo man aber sofort sieht, okay, das sind nicht irgendwelche Maschinen. Und ich finde diese ganzen Pumper, auch wenn sie Sixpack haben und was weiß ich, ich finde das irgendwie nicht attraktiv. Ich finde so einen durchtrainierten Läufer, so einen sehnigen, ich finde, der sieht gesund aus für mich. Ja, aber das ist natürlich auch eine ästhetische Geschmacksgeschichte. Nee, du triffst da bei mir den richtigen Nerv. Ich schick dir jetzt einfach mal, das ist jetzt einfach nur ein schnell rausgesuchtes Foto. Ich schick dir das mal hier, einen Link via Skype, damit du mal sehen kannst, was ich mir so unter einem guten Körper vorstelle. Ja, du hast sowieso schon immer so, du bist ich glaube, wer auch noch in deinem Wer Wrestling guckt in einem bestimmten Alter, der aber auch das ist mir zu, ich weiß auch nicht. Also jetzt zeig ich dir mal was. Rockhold habe ich gerade dem guten Philipp geschickt. Und das ist so ein Körper, das ist einfach ein gut durchtrainierter Typ, aber halt keiner, der läuft, als ob er, weiß ich nicht, zwei Klorollen unter den Achseln hätte oder so. Also das finde ich auch albern. Ich finde, bei mir im Fitnessstudio, das muss ich auch mal erzählen, also die Typen, die da wirklich pumpen und sich da voll geben, die haben ja gefühlt alle einen Dachschaden. Also ich kann es nicht anders sagen, wer sich in so eine Fitnessbude stellt und einfach dann die ganze Zeit solche Geräusche von sich gibt, den kann ich nicht ernst nehmen. Also das kann auch für mich, das ist für mich kein Sport irgendwie. Ich habe da eine Abneigung gegen solche Menschen. Pass auf, jetzt konter ich mit einem anderen Foto. Ups, halt, warte. Das ist eine Frau. Es ist natürlich keine Frau. Ich hätte auch gerne den Körper einer Frau. So. Pass mal auf, jetzt gucke ich mir das mal an. Ja. Ey, sag mal, das ist doch sein Bruder. Schön wär's. Nee, warte mal, wer ist das? Anton Krupitschka. Ach, okay, weil der Luke Rockhold, der hat einen Bruder, der ist Profisurfer und der sieht dem fast, also... Aber das ist ein Läufer, das ist ein Läufer, das ist ein Ultraläufer. Aber, nee, ich mach's ja, ich sag dir ganz ehrlich, selbst wenn ich inzwischen, wenn man mir sagen würde, es ist schlecht für deine Gesundheit und du nimmst damit zu, ich würde nicht mit dem Laufen aufhören. Wer würde, also das, diese Aussage, die ist völliger Blödsinn. Also was ist denn, also wenn ich überlege, jemand läuft oder läuft nicht und das Argument für nicht laufen ist, es ist schlecht für deine Gesundheit. Also, weißt du, wie ich meine? Nein, aber wenn jemand sagen würde, natürlich. Aber es gibt doch Leute, die durchaus echt ohne Scheiß mir begegnet sind, die gesagt haben, ja, aber das ist doch eine Belastung und es ist doch eher schlecht für den Körper und so. Und da kann man interessante Gespräche führen. Aber ich würde auch weiterhin laufen, wenn jemand sagt, wenn erwiesenermaßen Laufen ungesund wäre. Ja, einfach, also, weil ich es lieb, Distanz zurückzulegen und durch die Natur zu laufen und alle Sinne anzusprechen, vom Geruch, Fühlen des Bodens, die Vögel zwitschern hören und Höhe fühlen und weißt du, Höhenmeter fühlen. Ja. Ich habe mir letzte Woche einen Podcast mit Cameron Haynes angehört. Kennst du den Typen vielleicht? Das ist auch so ein Extremläufer, der ist vor zwei Wochen 100 Meilen gelaufen und bereitet sich gerade auf seinen ersten 200 Meilen Lauf vor. Und der sagt selber auch, ich habe die krassesten Schmerzen, meine Beine schwellen an wie sonst irgendwas. Der kann sich eigentlich nur noch fortbewegen, weil er hochdosiert Ibuprofen zu sich nimmt. Aber genau das, was du halt auch sagst, das alles drumherum ist es irgendwie wert. Also es ist, was ich total daneben finde übrigens. Ich finde es total daneben, Ibuprofen zu nehmen. Ist auch nicht ungefährlich für die Nieren. Also und das verstehe ich dann auch nicht, weil das ist eine Form von Doping. Also ist natürlich zugelassen, ja, aber das ist so, wo fängt Doping an, weißt du? Ich finde, man sollte Sport machen, solange es einem Spaß bringt und solange man es der Körper auch schafft. Und wenn der Körper dir Warnsignale gibt und Schmerzen, du extreme Schmerzen hast, dann eine Schmerztablette zu nehmen, ist ja grob fahrlässig. Also ich würde es nicht machen. Ich bin auch die 80 Kilometer ohne Ibuprofen. So, das Einzige, was ich zu mir nehme, ist Salz und Energiegels und so. Aber ich weiß, dass es in der amerikanischen Ultraszene durchaus Leute gibt, die Ibuprofen ein gutes Hausmittelchen finden. Ja, wobei es jetzt irgendwie, ich weiß nicht, ob das jetzt erst erwiesen wurde, aber es ist wohl bekannt, dass Ibuprofen sogar entzündungsfördernd ist. Also wenn du deinen Körper daran gewöhnst, hat Ibuprofen nicht nur die Wirkung, dir praktisch den Schmerz zu nehmen, sondern gleichzeitig auch dafür zu sorgen, dass der Schmerz nicht ganz geht, sprich, dass der entzündungsfördernd ist. Also man könnte ja fast unterstellen, dass das ein Abhängigkeitsmacher ist, der damit einfließt, würde ich jetzt mal behaupten. Aber entzündungsfördernd, also entzündungshemmend meinst nee, du? Nee, fördernd. Also jetzt müsste ich nochmal genau gucken, bei welchem. Aber ich weiß, dass Ibuprofen entzündungshemmend ist, weil mein Sohn, der Rheuma hat, regelmäßig in schweren Rheumaphasen noch dreimal täglich Ibuprofen nehmen muss. Ich glaube, das war, also wenn du dir das mal nachhören möchtest, es war auf jeden Fall bei einem der Joe Rogan Podcasts, da wurde das thematisiert, da war halt so ein Wissenschaftler, du weißt ja, wie das ist, jeder, der einen Kittel hat, ist ein Wissenschaftler, schon klar, aber ich finde dann trotzdem immer die Denkweise und das Öffnen einer neuen Schatulle, sage ich jetzt mal, immer wieder ganz interessant, also ob das jetzt zwangsläufig stimmt oder nicht, kann ich natürlich aus meiner Sicht gar nicht beurteilen, weil ich bin halt einfach kein Wissenschaftler, aber es war ganz interessant, das mal zu hören, weil er hat es halt so belegt, dass er Extremsportler, die halt das häufig zu sich nehmen, Ibuprofen, davon weggebracht hat und nach einer relativ kurzen Zeit hat sich bei denen der Schmerz gelegt, sprich das war dann wohl, also der Schmerz war nicht nur eingebildet im Vorfeld, es bestand eine Entzündung und die Entzündung ging auch weg mit dem Weglassen von Ibuprofen. Das fand ich interessant. Man müsste natürlich wahrscheinlich jetzt weiter gucken, wie viele Leute hat der überhaupt getestet? Was hast du bei 3 probiert oder bei 300? Das ist ja nochmal ein Unterschied und so. Aber ich finde mal die Herangehensweise ganz interessant, weil ich selber eine Erfahrung gemacht habe. Und zwar habe ich mir letztes Jahr die Zähne machen lassen. So, ist eine schmerzhafte Angelegenheit, also nimmst du natürlich Schmerzmittel. Und nach 2 Wochen hatte ich immer noch Schmerzen, obwohl es eigentlich nicht mehr sein konnte, dass ich noch Schmerzen habe. Weil die Schmerzen kamen wohl vom Zahnfleisch und es braucht halt eine Weile, bis sich das dann abheilt. Und dann wird es auch relativ schnell wieder besser. Und ich musste mich dazu zwingen, keine Schmerzmittel mehr zu nehmen. Um mir selber zu beweisen, dass ich sie nicht brauche. Verstehst du? Also sobald ich keine Schmerzmittel genommen habe, hatte ich Schmerzen ohne Ende. Dann nehme ich eine Tablette, die sofort gewirkt hat, was ja nicht der Fall ist. Normal braucht die 15 Minuten bis 30 Minuten, dass die Wirkung überhaupt, oder dass die Tablette sich erstmal auflöst und dein Blutkreislauf kommt. Und bei mir war es halt wirklich so, ich nehme die Tablette und direkt in dem Moment war der Schmerz weg. Und da war für mich halt klar, okay, stellt sich hier gerade so eine Art Abhängigkeit ein oder ich diese Schmerzmittelgeschichte, das ist ein interessantes Thema, weil das halt wirklich auch viele Probleme verursacht. Also übrigens, mir ist es egal, ob's hilft oder ob's erwiesenermaßen hilft oder wo es noch hilft, aber ich nehme keine Schmerzmittel bei einem Lauf, vor allem nicht bei so einem langen. Ich hätte da viel zu viel Angst, auch, dass mir was passiert. Und es gibt ja andere interessante Sachen. Es gibt ja zum Beispiel momentan die Pickled Water Geschichte. Also, dass man das Wasser von Gewürzgurken trinkt bei Ultras. Und das ist kein Scherz. Ja. Das scheint eine krampfvorbeugende Wirkung zu haben. Und da gibt's jetzt auch Forscher, die gucken, ob sie diesbezüglich ein Medikament oder eine Kapsel oder sowas auf den Markt bringen. Das ist ja völlig legitim. Also das ist ja was, ja, absolut, was einfach nur krampfvorbeugend ist. Aber dieses Signal vom Körper an den Kopf irgendwie tot zu machen, um besser durchlaufen zu können, würde ich davon abraten, auch beim Marathon oder so. Außerdem, wenn die Hobbysportler schon anfangen, sich Tabletten reinzufegen, was sie übrigens zu einem erschreckenden Teil beim Marathon tun, also die sich Paracetamol und Ibuprofen und so reinfegen, dann kannst dich auch nicht beschweren, wenn der Lance Armstrong sich eine Spritze in den Arsch jagt, wenn er nämlich jeden Tag eine 10-fach schlimmere Leistung bringen muss. Und ich will den Lance Armstrong verurteilen für sein Verhalten. Und deswegen kann ich nicht auch noch mir selber irgendwie Tabletten geben. Ja, ich meine, das war ja auch immer so mehr oder weniger lachhaft, dass er dann sich hingestellt hat und im Endeffekt das so entschuldigt hat, dass es ja alle getan hätten. Und Weißt du, also er dann praktisch sagt, naja gut, dann muss die es halt auch machen, um überhaupt eine Chance naja, das hat, zu haben. Der ist er aber, glaube ich, einer der wenigen, die das nicht als Hauptausrede benutzt haben, sondern das machen eigentlich alle Dopingsünder immer. Und das ist natürlich totaler Schwachsinn. Das sind auch die Leute. Das Einfachste wäre doch, mal ganz ehrlich, wenn du jetzt einen Dopingsünder hast, der dich in gewisser Weise betrogen hat, also dich persönlich, du fühlst dich verarscht einfach von dem. Wenn der sich danach noch hinstellt und das versucht irgendwie zu legitimieren oder sich eine Ausrede auszudenken, das ist das Dümmste, was du machen kannst, wenn er sich hinstellen würde und sagen würde, hey Leute, ich habe echt abgefuckt, ich habe das gemacht, tut mir leid. Also wenn er sich entschuldigen würde, ich bin mir sicher, da würde die ganze Sache für ihn viel glimpflicher ausgehen. Die Frage ist halt, warum machen die das nicht? Meine Theorie ist, weil es unter Umständen vielleicht rechtliche Konsequenzen für die haben könnte. Ich weiß es nicht. Natürlich, also das auch, aber ich weiß es nicht. Ich finde es nervig alles und mich kotzt an und wenn es nach mir gehen würde, jemand, der mal beim Doping erwischt wurde, darf keinen Beruf mehr im Sport machen. Also es gibt zum Beispiel so einen Holländer, wo ich immer gesagt habe, der dopt einen Fahrradfahrer und dann ist er jetzt erwischt worden und dann gibt er natürlich nur das zu, wo er erwischt worden ist und er trainiert jetzt eine neue junge Mannschaft, wo ich dann denke, was soll das? Wie soll der Sport jemals sauber werden? Aber es ist auch nicht so mein Thema, Radsport sowieso nicht. Nee, Radsport, aber dieses Doping-Thema, ich finde es halt irgendwie so ein bisschen bigott, dass das beim Radsport sich so festgesetzt hat und zum Beispiel bei Fußball spricht kein Mensch darüber. Oder bei Tennis. Naja, ja. es gibt, glaube ich, auch beim Fußball Dopingtests, aber ich glaube, dass beim Fußball ja, mindestens genauso großflächig gedopt wird. Es hat ja auch mal der Franz, Kaiser Franz zugegeben, dass die damals sich Spritzen reingefegt haben, als er 74, glaube ich, war es ja, Weltmeister wurde. Kannst aber einen drauf lassen, ey, im Sport, der solche Gelder raushaut, so viel Millionen und Abermillionen, da kannst du aber einen drauf lassen, dass da jeder seine Mittelchen und ja, wahrscheinlich auf viel größerer Ebene gedopt wird als beim Radsport oder so. Da bin ich mir aber hundertprozentig sicher, dass da was hinten... Klar, und beim Tennis auch. Wenn du guckst, wie viele Sätze die da bei was für einer Hitze, mit was für einer Kraft spielen, dann, naja. So, jetzt gehst du da also regelmäßig joggen, täglich, lang, vermutlich? Nicht täglich. Und auch nicht immer lang. Nein, du musst ja nicht täglich lang joggen. Du musst ja eigentlich nur einmal in der Woche einen langen Lauf machen. Ist natürlich so, dass inzwischen ich krieg den Kick nicht mehr. Also ich laufe schon auch gerne mal unter der Woche 2-3 Mal 15 Kilometer und dann einen langen Lauf. Weil 10 Kilometer mir gerade so ein bisschen zu kurz ist. Aber jetzt bin ich ja gerade in der Regeneration. Ich bin gestern 5 gelaufen und laufe morgen vielleicht 15 oder sowas. Also das finde ich, wenn du das so sagst, so ja, da laufe ich auch nur mal 15. 15 wären für mich die absolute Hölle. Also aber das ist ja klar, das war es für mich ja auch. Ja, das ist ja nur eine Frage. Aber wenn man halt sieht, wie der Körper diese Entwicklung gehen kann, wenn du halt dran bleibst. Das ist ja einfach nur Wiederholung. Wenn du regelmäßig läufst, steigerst du dich automatisch, ohne viel zu verändern an sich jetzt so. Ich meine, die Schuhe werden, denke ich mal, noch wichtig sein. Da habe ich auch gesehen, du postest ganz oft Bilder von neuen Schuhen. Kriegt ihr die eigentlich irgendwie zum Testen geschickt oder zu viel Geld? Oder? Ich krieg die geschickt. Kommt es durch den Podcast? Natürlich, nur für den Podcast. Run, oder? So, genau. Also. Genau, das ist ein großer Vorteil des Podcasts, aber es ist sowieso, der Podcast bringt mir unglaublich viel Spaß, ich mache ja mit René zusammen und weil dadurch bleibst du auch automatisch dran und du hast die Möglichkeit, mit Idolen zu sprechen und interessante Menschen kennenzulernen. Wir haben eine richtig coole Community, wir haben ja in Utrecht hier zum zweiten Mal dieses Jahr dann, dass Leute aus Deutschland kommen und wir hier so eine Art Fat Boys Run, Stammtisch klingt so schlimm, aber halt abends vorher Pasta essen, diesmal haben wir es bei mir gemacht, vorm Lauf und ich lese immer Bücher und wir testen alles Mögliche, nicht nur Schuhe. Und das ist auch irgendwie schön, wenn man irgendwie was zurückkriegt. Also nicht jetzt direkt von den Hörern, sondern halt über die Industrie. Aber dass man auch immer mehr wahrgenommen wird, das fällt uns auf, dass uns auch die Läufer und Medien, die anderen Laufmedien inzwischen auf uns aufmerksam geworden sind und Interesse an uns haben. Das ist ganz cool. Ist es so, dass dich dann Schuhhersteller anschreiben oder sind es dann eher so ja, weiß ich nicht, Sportkataloge, die dann euch das anbieten? Also erstmal ist es leider immer noch andersrum. Also was heißt leider, der René kümmert sich darum. Der René, ich sag immer René, dabei heißt der René, der schreibt die natürlich an. Es ist schon noch so, dass wir die anschreiben. Aber inzwischen haben wir ja viele schon praktisch an uns gebunden. Und die geben uns gerne Sachen, weil wir sind natürlich, weißt du, ich meine, wir haben, was weiß ich, zwischen 40 und 60.000 Hörer pro Folge. Es gibt natürlich keine angenehmere Werbung, weißt du, wenn die in der Runners World inserieren wollen, dann kostet es die richtig viel Geld die Chance ist riesengroß, dass es einfach jemand überblättert, also gar nicht sich die Werbung anguckt und bei uns hörst du halt zu. Dabei wir machen ja nicht mal Werbung, wir reden einfach über die Schuhe und es ist natürlich für die auch was, uns kostet sie ein paar Schuhe. Das ist für mich auch immer das Beste am Podcasten, dass wenn Leute einfach über das reden, was sie im Alltag nutzen. Also wie du halt sagst, wenn ich eine Zeitung mir durchlese oder im Internet surfe, die Werbung, die da stattfindet, die blende ich völlig aus. Also im Internet natürlich durch Adblogger oder... Genau. Ja. Und in Zeitschriften überblätterst du die. Und wenn du mir jetzt was in einem Podcast über Schuhe erzählst, dann hast du schon mein Vertrauen. Also, weißt du, dir genau, das ist, eher, auch, das ist ja auch das Interessante. Wir sind ja so Testimonials, weil wir sind ja in Anführungszeichen die Stars des Podcasts, weil wir sind die Gesichter. Und wir reden über Produkte und es ist auch wirklich so, dass ich Produkte selber, von denen ich überhaupt nicht gedacht habe, dass ich sie brauche, jetzt total cool finde. Also zum Beispiel Bluetooth-Kopfhörer. Ich habe gedacht, das brauche ich nicht. Und ich habe jetzt so ein paar Kopfhörer und es ist so viel, weißt du, wie oft, ich weiß nicht, wie du das gemacht hast, ich mir dann diese Sennheiser-Ohrknöpfchen so unterm T-Shirt entlang und hinten und dann fallen sie mir wieder raus und dann ziehe ich. Seitdem wir diese Bluetooth-Dinger, ich glaube von Miego oder so, ich meine, gibt's ja mehrere, ich liebe die, die kann man so zusammendrehen und es dann, und es sind auch so oldschoolig-mäßige, weißt du, mit so einem Schaumding darüber. Ja. Und da habe ich auch gedacht, ah, das ist doch bestimmt total unangenehm zum Laufen und ich liebe die Dinger. Und es ist ein Freiheitsgefühl, dass ich irgendwo meinen iPod, diesen kleinen, irgendwo in der Gesäßtasche haben kann oder was weiß ich wo und gemütlich oben Musik höre. Und das sind so Sachen, die einfach durch den Podcast kamen. Das mag ich sehr. Aber das ist im Fitnessstudio echt ein großes Problem. Vielleicht sogar für mich persönlich noch größer als beim Laufen, weil im Fitnessstudio hast du halt dann meistens noch irgendwie ein Gerät oder eine Hantel oder irgendwas in der Hand, die sich dann auch noch mit deiner Kopfhörerschnur verheddern kann. Und das kannst du dir gar nicht vorstellen, wie oft man sich da die Dinger rausreißt, die natürlich dann irgendwo auf einen harten Boden knallen und du ärgerst dich jedes Mal, es tut am Ohr kurz weh. Also das Problem, ja, ist bekannt. Ich habe noch keine für mich akzeptablen Bluetooth-Kopfhörer gefunden, aber die du jetzt genannt hast, guck, die werde ich mir auf jeden Fall mal angucken. Guck dir mal die Miego an, das sind solche, die man so zusammendrehen kann. Also wie schreibt man das? Ich glaube M-I-I-E G-O oder M-I-E-G-O. Und die haben drei Stück und jetzt einen, der hat eben so ganz oldschoolige Schaumstoff, die man auf die Ohren drauf macht, aber die eben so hinterm Kopf, und die sitzen auch einfach super. Die gehen so hinterm Kopf lang und die kannst du dann so zusammendrehen wie so ein Ikea-Zelt, falls du weißt, was ich meine. Ja, geschrieben wird übrigens mit 2 I. Ja, genau. Und sind das die für um die 80 Euro? Genau, wahrscheinlich. Ja, ja. Ich weiß ja nicht, ich habe ja nichts gezahlt. Ja, ja. Aber es an der Seite haben sie so, an der linken Seite kann man so Lautstärke. Genau. Vor. Ja, dann sind das die, okay. Ja, das ist, ich brauche so und welche. Die halten auch ewig. Also der iPod ist eher leer irgendwann als die Dinger. Ich brauche halt eher welche, die ich ins Ohr stecken kann. Also ich mag dieses. Habe ich auch gedacht. Ich habe nur in ihr. Ich mache es jetzt auch gerade mit in ihr Kopfhörern. In ihr. Aber zum Laufen und zum Sporteln ist es super ideal. Ich will noch mal auf dieses Thema Werbung und so zurückkommen, weil also es ist natürlich bekannt, dass eure Podcasts beim Happy Day Podcast, ich glaube Themenwechsel, die und auch Zeller Leute natürlich erfreuen sich ja schon einer großen Beliebtheit. Und ich kann mir vorstellen, dass da der ein oder andere Werbeinteressent schon an euch herangetreten ist. Oder nicht? Ja, wir haben ja mit Zelluleute haben wir ja schon seit einer ganzen Weile jetzt einen festen Sponsor sozusagen. Ich habe länger nicht mehr gehört. Okay, dann das ist Maxdome haben wir da als Partner. Okay. Also, weil das wäre jetzt meine Frage gewesen, wie du das überhaupt so siehst, diese Podcast-Welt mit Werbung. Ich meine, in den USA ist das ja fast schon gang und gäbe und wird immer so als Werbung des guten Kumpels rübergebracht. Also es wird immer sehr integriert in die Sendungen und so. Ist natürlich auch so, weißt du, also wir haben zum Beispiel auch mit Fat Boys Run haben wir Brooks jetzt für viele Folgen gehabt und die uns unterstützen und die haben uns aber auch cool wir sind mal bei denen vorbei und die haben uns cool aufgenommen, da fühlt man sich halt auch so, denkt man, hey, die unterstützen so einen kleinen Podcast, also natürlich unterstützen sie uns nicht, weil wir klein sind, sondern weil sie natürlich sehr wohl wissen, wie viel, also wie gut investiert das Geld ist, aber ich glaube auch, dass sie es cool finden, sie haben es selber gehört, weißt du? Ja. Und hören den Podcast selber, also die Leute, die das geditcht haben für uns. Und mit Maxdome ist es selber, dass derjenige, der da bei Maxdome am Drücker sitzt, auch Zelluleute-Fan in Anführungszeichen ist. Und jetzt übrigens auch mitcastet. Aber ich finde es cool. Ich finde es super cool. Und ich würde natürlich nicht alles machen. Also wenn jetzt die Bild-Zeitung Werbung, kann ich jetzt schon sagen, vergiss es. oder andere Sachen. Ja, die du moralisch halt nicht genau. Ich würde auch für McDonald's und so keine Werbung machen, egal wie gut die zahlen. Ist aber ein gutes Thema, ja. Aber ich finde es cool, ich würde natürlich am liebend gerne davon meinen Lebensunterhalt bestreiten. Aber natürlich ist das Geld noch nicht da. Aber ich hoffe, ich glaube, dass sich das irgendwann mal ändern wird. Auch in Deutschland werden die Leute merken, dass das ein Medium ist, was ernst zu nehmen ist. Es ist aber immer noch so, dass die Leute sagen, ja, aber also wir haben es auch mal so einen Schuhtyp, der gesagt hat, hey, ich habe mir das, aber ihr habt ja nur irgendwie 300 Klicks auf YouTube zu eurem Schuh-Test-Video. Aber wir besprechen den Schuh natürlich im Podcast. Und es wäre so ähnlich, wie wenn ich einen YouTube-Typen fragen würde, ja, wie viel Klicks hast du denn für deinen Podcast, wenn er nebenbei noch einen Podcast hat? Unser Medium ist halt Podcast. Und die Leute wollen immer Instagram oder YouTube oder sowas als Messwert. Dabei ist unser Messwert natürlich Podcasts. Vor allen Dingen YouTube und so sind ja keine relevanten Messwerte, weil die kannst du ja beeinflussen. Weiß ich nicht mal, wie gut man die beeinflussen kann. Sehr gut. Aber kannst du auf eBay kannst du die Klicks kaufen. Okay, naja, aber es ist auf jeden Fall, ist Podcast, glaube ich, schon noch immer so ein Zukunftsmedium, zumindest in Deutschland, und dass die Leute werden irgendwann merken, dass das genauso gut funktioniert, wenn nicht besser als Radio, weil du zielgruppengerechter auftreten kannst. Ja, davon gehe ich aus, dass sowas wie Podcast schon die Zukunft des Radios sind, um das mal so zu sagen, weil Radio an sich ist halt wie Fernsehen dieses, man will zeitsouverän was hören und vor allen Dingen möchte ich nicht 50 mal Shakira und weiß ich nicht, was für Pfeifen hören, sondern ich möchte halt aber auch das könnte man ja als Podcast mal machen, weißt du, dass man sagt, so hier so eine Popshow mit irgendeinem lustigen Moderator, aber es ist halt... In Deutschland ist es halt wieder schwierig, weil da musst du über die GEMA kommen. Ich habe das mir mal versucht, so ein bisschen drauf zu schaffen, weil bei mir da Interesse bestand, eben aufgrund meiner etwas musikalischen Vergangenheit, die bei dir ja auch besteht, habe ich mir gedacht, ja hier, komm, machst du eine Musiksendung, habe mich mal da informiert, das kann ich halt nicht bezahlen, also und gleichzeitig kann ich aber das auch dann wiederum nicht als monatlichen Beitrag vom Hörer einfordern, weil mir da die Grundbasis fehlt. Das ist sowieso, das wollte ich gerade eben noch ansprechen. Ich finde es wirklich beachtenswert, dass eigentlich alle Podcasts, die du startest, sich großem Erfolg erfreuen. Also das ist ja, es ist ja schwierig, ich kann ja selber ein Lied davon singen. Ich versuche ja auch immer wieder, meine Ideen freien Lauf zu lassen. Scheitert dann oft an Kleinigkeiten und wie wichtig das ist, dass alle da am Ball bleiben, mitmachen, sich nicht, ich sag jetzt mal, aus der Ruhe bringen lassen, das finde ich schon bemerkenswert bei euch, weil ihr habt ja auch zum Beispiel beim Happy Day Podcast manchmal eine Phase drin, wo einfach weniger Sendungen kommen, aber das Projekt fühlt sich nie tot an. Und bei uns, um das mal jetzt noch kurz aufzugreifen, der Chris hat das mal so beschrieben, dass ich so eine Art oder so einen Drang danach habe, was erfolgreich ist, und wir reden jetzt aber nicht von 50.000 Hörern, ja, aber was erfolgreich ist, dann wieder zu zerstören, um was Neues zu erschaffen. Ja, das hat er mal so beschrieben. Und ist ja durchaus auch interessant. Ja, aber ich kann es anders sagen. Wenn ich merke, ein Podcast kommt irgendwie an, ja, wenn man das so sagen kann. Ja, wenn ich halt sehe, die Hörerzahlen steigen, dann möchte ich da am Ball bleiben und den regelmäßig machen. Und für mich, also ich brauche dann einen Partner an meiner Seite, der diesen Weg mitgeht. In dem Moment, wo der Partner dann so mehr oder weniger abspringt und sich das so gestalten möchte, wie er will, habe ich keinen Bock mehr. Und ja, also es ist fast so, dass ich fast, also ich will das eigentlich für den Hörer machen, schade damit aber den Podcast an sich, weil ich da so einen unterschwelligen Druck ausübe. Das ist so mein Ja, Problem. Das ist halt die Krux, wenn man mit jemand anderem zusammenarbeitet. Ich bin ja auch immer mit anderen unterwegs und bin davon abhängig und da muss man eben mit leben. Also vielleicht auch die anderen. Vielleicht ist bei dir im Endeffekt das, in Anführungsstrichen, Erfolgsrezept, dass du dich auf mehreren Standbeinen sozusagen aufgestellt hast? Nö, also es ist ja, nee. Also erstmal bin ich, glaube ich, gar nicht so erfolgreich mit dem Podcast. Also es gibt ja auch durchaus welche, die, glaube ich, echt nur ein paar tausend Hörer haben. Also im einstelligen Tausenderbereich. Und ich hab ja auch, was heißt erfolgreich? Weil es, gut, jetzt habe ich da so mit Maxdome haben wir und mit Fat Boys Run haben wir jetzt einen Sponsor, aber es ist ja trotzdem noch praktisch ein Taschengeld. Und ich habe mir Podcasts immer um meine Interessensgebiete herumgelegt. Eigentlich ist es so wie du. Du hast ja auch einen Drang, einfach drüber zu reden. Für mich steht der Erfolg. Natürlich ist es geil. Es ist cool zu sehen, hey, fuck, wir sind der größte Laufpodcast oder auf jeden Fall einer der größeren. Wir sind eigentlich jede Woche in der Top Ten. Mhm, fast genau. Jeden Tag sind wir mit dem Laufpodcast in der Sport Top Ten, ja? Und der Zelluloide-Cast, obwohl wir so wenig casten, ist immer noch oft bei diesem neu und empfehlenswert oder hot oder was weiß ich, ja? Und das freut einen natürlich, aber es ist, ich habe die Lust, über Filme zu reden. Ich habe richtig Lust, übers Laufen zu reden. Jedes Mal. Geht es dir mittlerweile auch so, dass irgendwas in deinem Leben stattfindet und du direkt an den Podcast denkst, den du damit irgendwie füllen kannst? Also so geht's mir ganz oft. Also, dass du meinst, dass ich irgendwas beim Joggen Durchfall bekomme und dann denke, das ist ein gutes Thema für den Fat Boys Run Podcast, meinst du? Zum Beispiel, aber... Ja, aber natürlich, logisch. Ja, aber das ist ja merkwürdig. Das ist bei mir... Das, oder bei dir wahrscheinlich auch, bevor man gepodcastet hat, gab's das halt nicht. Also da sind halt Sachen passiert und die hast du im Freundeskreis. Aber da hat man halt gedacht, ja eben, aber da hat man gedacht, das muss ich dem Freund von mir erzählen. Und was wir, du hast vorhin irgendwie so mit Kunst oder was weiß ich, was wir mit Happy Day gemacht haben, ja, ist, dass wir wirklich null Schranken genommen haben. Und wir haben ja jetzt nicht, oben drauf gelegt. Also wir haben uns jetzt nicht krasser gemacht, als wir sind. Wir haben nur einfach überhaupt keine Geheimnisse vor dem Hörer gehabt und haben eben, und am Anfang war das ja übrigens noch, Entschuldigung, dass ich mal wieder das Prädikat verschlucke, am Anfang war es ja wirklich noch so, dass wir so, hey, können wir das machen? Dann haben wir die ersten drei Sendungen hatten wir in Wien vorproduziert sozusagen und da habe ich das auch noch einer Freundin geschickt, die so, hey, wollt ihr das echt, das ist ja super krass, wenn ihr das hochladet, ja. Und irgendwann ist es weg gewesen. Und vielleicht ist es auch das Glück, dass ich nicht in Deutschland lebe. Wenn ich öfter mal einem Hörer über den Weg laufen würde und merken würde, dass das praktisch eine direkte Konsequenz hat, was wir da erzählen und Leute dann ein entsprechendes Bild, dann würde ich es vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht würde ich mich dann irgendwann wirklich voll die Panik bekommen und alles aus dem Internet tilgen wollen. Aber ich, für mich ist Podcast, aber ich bin auch schon immer der Typ gewesen, für mich ist, das bin dann einfach ich. Ich verstell mich dann, ich mache manchmal Späßchen, ich tue so, als fände ich mich total geil. Aber was ich natürlich nicht finde. Und aber im Großen und Ganzen versuche ich immer, das, was ich erlebe, mitzuteilen. Also die Hörer sind in dem Moment, egal zu welchem Themengebiet, meine Kumpels, denen ich von irgendwas erzähle. Aber du machst das kann ich jetzt aus eigenen Beobachtungen sozusagen schildern, sehr, sehr souverän. Denn ich war ja da in, jetzt musst du mir helfen, war das in Heidelberg? Weinheim dabei. Und es gehört da schon was dazu, einen Live-Podcast zu veranstalten. Also das ist ja, da muss man sich ja irgendwie seiner Sache schon ziemlich sicher sein. Weil es kann natürlich auch tierisch nach hinten losgehen und man tritt plötzlich nur vor 10 Leuten auf, was dann irgendwie auch... awkward ist, wenn dann... Das ist aber nicht so schlimm. Das ist nicht so schlimm. Wenn es nur 10 Leute sind, ist es nicht so schlimm. Was viel schlimmer ist, Die Live-Podcasts ist eine schöne Sache, weil selbstsicher und so, ja. Die Live-Podcasts sind ja so gestrickt, dass der Roman, also wie es früher die Podcasts waren, es ist ja inzwischen nicht mehr so. Der Roman ist ja ein essentieller Teil inzwischen auch in der Planung eines Podcasts. Also er macht sich viel mehr Gedanken vorher, worüber reden wir und oder kann ich habe was Tolles vorbereitet oder ich habe dieses und jenes. Und früher war es eigentlich immer so, dass der Roman eigentlich nur dazukommen musste. Ich habe mir vorher überlegt, was machen wir? Also ich habe gedacht, heute mache ich ein lustiges Fragespiel oder ich mache ein Rollenspiel oder was weiß ich. Ich muss ganz kurz einhaken. Hat dich das nicht manchmal gestört? Ja, nee, es hat mich so ein bisschen gestört. Es hat mich nicht gestört. Jeder Mensch ist eitel insofern, dass ich manchmal genervt habe, dass ich praktisch ihm die Punchlines zuschanze und er praktisch die Lorbeeren, dass die Leute nicht sehen, dass ich extrem viel Arbeit gemacht habe. Aber es geht auch nicht ohne ihn, weißt du? Ich kann ja nicht es alleine machen. Von daher ist es nicht so, dass er nur so ein Mittel zum Zweck ist, sondern er ist ja zum Glück so, wie er ist. Und deswegen funktioniert's. Aber ich habe bei diesem Live-Podcast hatte ich das ja noch viel mehr, dass ich ja es war die Idee, dass er nichts weiß. Und ich habe dann gedacht, okay, ich mache ein Rollenspiel beim ersten, den kennst du nicht. Ich weiß nicht, ob du die DVD kennst. Und inzwischen gibt's den auch auf YouTube, egal. Und da habe ich dann wirklich so das Rollenspiel, was sehr basic war. Ich habe übrigens echt, wenn die Leute wüssten, wie wenig Zeit ich da investiert habe, das ist geradezu lachhaft, vielleicht eine Stunde oder so Notizen gemacht. Und dann bin ich in so einen Kostümladen gefahren und habe dann so Kostüme gekauft für die verschiedenen Zeitepochen, in denen ich ihn dann mitnehme in meinem Rollenspiel. Und ich hab vorher große Angst gehabt, zum Beispiel das Zeitmanagement. Bei so einem Podcast ist es ja nicht schlimm, wenn du mal einfach nach einer Stunde nichts mehr zu erzählen hast. Wenn du aber eine ausverkaufte Halle mit 250 Leuten hast, so wie es in Münster war, dann fragst du dich vorher, kriegen wir Feedback aus dem Publikum? Sprich, diese Geschichte, die will ich erzählen, weil ich sie lustig finde. Und was ist, wenn ich die Geschichte komplett durcherzähle und fertig erzählt habe und es absolut still ist? Und ich glaube, das ist so die typische Stand-up-Comedian-Angst auch. Und dann, was ist, wenn dieses Rollenspiel total nicht funktioniert und die Leute es nicht lustig finden und am Ende sind wir nach einer Stunde fertig? Und das waren die Ängste, die ich hatte. Aber nicht davor, dass zu wenig Leute kommen. Nein, weil wir hatten davor hatte ich keine Angst, weil wir haben ja schon recht früh, waren wir ja schon über so eine Schmerzgrenze von 100 oder so weg. Und dasselbe war in Weinheim, war es so, dass das, da habe ich draus gelernt, weil mir und Roman auch war der erste Live-Podcast zu albern. War viel zu viel mit Kostümen und rumgealbert. Und ich wollte eigentlich lieber, dass wir die Lacher kriegen, einfach nur durchs Erzählen. Und deswegen habe ich für den zweiten ja regelrecht dieses Stück, wo ich erzähle, wie ich diese Blasenuntersuchung bekomme. Das habe ich mir vorher überlegt und habe gedacht, okay, das kannst du, glaube ich, so erzählen, dass du 2, 3 Lacher bekommst. Und das hat funktioniert. Und von da an habe ich mich total sicher gefühlt auf der Bühne. Und ich fand den auch besser als den ersten. Aber es kam prompt natürlich danach an, ich habe den anderen gesehen und ich fand das hier echt nicht so cool wie den anderen. Da habt ihr echt mehr Action gemacht oder sowas. Also du kannst sowieso niemanden zufrieden machen. Aber es war auch bei mir Kackstiftsituation in beiden Casts vorher. Wird es klappen und wird es funktionieren, und aber trotzdem auch mit so einem gewissen Spaß, weil du weißt, die Leute, die da kamen, ja, die hören deinen Podcast schon ewig. Also die freuen sich endlich mal, diese Deppen, denen sie immer zuhören, die sie gefühlt kennen wie beste Freunde, das höre ich ja immer wieder, dass sie die beiden jetzt mal so auf der Bühne sehen können. Sprich, da ist eigentlich schon, sowas nennt man ein dankbares Publikum. Die da kannst du einfach dich ein bisschen normal unterhalten. Die sind schon froh, weil sie einfach mal so das live miterleben können. Und das weißt du ja unterbewusst so ein bisschen. Und wenn dann 1, 2 Lacher gehen, dann ist alles cool. Der Weinheimer Podcast war für mich, der ist so in meinem Gedächtnis eingebrannt. Ich kann dir nur so grob umreißen, warum. Also zum einen, weil es halt meiner Frau zu dem Zeitpunkt nicht so gut ging, weil ich selber mir nicht so sicher war, in welche Richtung alles so läuft. Also es war einfach ein bisschen eine schwierige Zeit. Und dann bin ich da hingekommen und wie lange ging das? 2 Stunden haben mich da aus dieser ganzen Angst, möchte ich nicht sagen, aber aus dieser Tristesse so ein bisschen rausgerissen. Und ich habe an einem Abend viele, also 5, 6 Leute kennengelernt, die, wie kann ich das ausdrücken, die mir einfach gut getan haben. Weißt du, euch beide, dich und Roman, mal zu treffen und mit euch mal kurz zu reden. Und wie du halt so sagst, man hat das Gefühl, als würde man die Person wirklich schon kennen. Also das wirkte jetzt nicht so, als ob man dich da zum ersten Mal sieht. Wir haben ja davor schon mal einen Podcast zusammen gemacht und so. Aber dann euch mal so zu treffen und so, das war ein toller Moment. Ich habe da Maria und Frieda kennengelernt. Das war auch irgendwie, also ja, es war einfach gut, diese beiden Mädels kennenzulernen. Ich habe die berühmt und berüchtigte Jamie kennengelernt. Stimmt, ich wollte gerade sagen, die war ja in Münster, aber die war ja auch da. Ja, fällt mir gerade auf. Ja, stimmt. Und auch sie ist mir so im Gedächtnis geblieben und es hat überhaupt nichts Sexuelles oder so. Also das ist einfach null. Sie wird, weißt du, wir haben viele Jokes gemacht, aber die Jamie wird völlig zu Unrecht auf dieses Sexuelle zurück. Und da wehre ich mich immer gegen, weil natürlich haben wir sie zu ihren Brüsten und so im Podcast gehabt. Aber ich fand, sie war das totales nette Mädchen. Ich fand das total bescheuert, dass die immer so runtergerechnet wird die ist bisexuell und was weiß ich was. Ich habe ja, du und Roman waren ja bei dieser Non-PG-Geschichte mal dabei zu Silvester und so, wo wir Hacke zu waren, ich und Tobi und so. Die Esel nennt sich immer zuerst. Und danach haben wir mit Jamie noch 2 Stunden lang über Skype geredet. Und naja, dann ist es, glaube ich, rund gegangen, ne? Ja, jetzt pass auf. Das Ding war, dass sie ja die ersten 20 Minuten oder so nackt vor uns saß da. Wir haben, also im Skype. Und bitte? Sag mal, das hast du doch mitbekommen noch. Wir haben doch auch. Nee, ich war da mit ziemlicher Sicherheit nicht dabei. Also wir haben doch auf, wie hieß denn diese Plattform? Chatroulette, das tolle Spiel gespielt. Wer Non-PG hochhebt, kriegt einen Schnaps. Weißt du das nicht mehr, wo wir doch, ich bin echt nicht bis zum bitteren Ende. Ich glaube, du, fällt mir jetzt ein, hast mir am nächsten Tag ein Foto geschickt oder ein Screenshot, wo man sah, dass sie irgendwie, aber es gibt bei mir immer so eine Grenze, wo ich so ein bisschen, Beschützerverantwortungsgefühl habe und denke, das will ich vielleicht weiß sie sich selber gerade in dem Moment nicht zu schützen. Wir haben insgesamt 26 Bier getrunken und 2 Flaschen Schnaps. Also hinten raus ja, war es dann ich halt nicht, schwierig. Deswegen bin ich wahrscheinlich auch irgendwann da rausgestiegen. Ja, du konntest wahrscheinlich kein Wort mehr verstehen von dem, was wir gesagt haben. Wahrscheinlich. Aber sei es drum. Wir haben mit ihr dann die ersten, ich wollte jetzt auf was hinaus, und zwar die ersten 20 Minuten haben wir mit ihr praktisch auch wieder dieses Sex-Ding so, sie war halt nackt und das war halt, wir hacke zu. Aber was heißt, sie war nackt? Komplett nackt. Also du kennst Chatroulette und da siehst du halt oben, aber es sah aus, also ich habe keine Kleidung gesehen. Also, aber sie hat jetzt nicht ihren Muff da in die Kamera gehalten oder so. Aber oben war alles blank und. Aber ist sie extra in Chatroulette nackt und hat so lange gewartet, bis ihr vor die Flinte kommt? Sie hat das Schild, Non-PG-Schild hochgehoben. Okay. Sie hat wir haben ja gesagt, man muss das ausdrucken, das Non-PG-Logo, und muss das dann in die Kamera halten. Und wir hatten ja 3 oder 4 Leute, die das hochgehoben haben. Und aber ist bei Chatroulette sind da nicht tausende Leute drin? Ja, das war ja das Krasse. Aber ihr habt euch praktisch durchgeklickt, bis ihr bei ihr wart. Genau. Okay. Und auch was ich jetzt hinaus will, ist, dass nach den 20 Minuten, da kann ich mich noch total dran erinnern, ja, irgendwann hat sie sich einen Bademantel angezogen und man hat dann 1,5 Stunden ganz normal mit der geredet und das war auch wieder so ein Nachhinein ein toller Moment, weil du halt, ja, das ist, natürlich lernst du den Menschen dann anders kennen, aber vor allen Dingen merkst du auch, was das für ein Mensch ist, also dass sie, wie du halt sagst, ein total liebes Mädchen war. Und ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht ihr auch im Nachhinein gar nicht so recht ist, dass sie dann nur auf das reduziert wird, oder? Ja, das ist für sie nur schuld. Man muss ja natürlich ehrlich sein, die ist natürlich ein bisschen auch selber dann schuld. Absolut. Ich habe ihr auch mal gesagt, sie muss vielleicht nicht immer mit dem einen oder anderen hausieren gehen, weil ich glaube, dass das dadurch sie es so schwer hat, Männer ohne einseitige Absichten zu finden, weißt du? Ja, vor allem, ich kann jetzt aus meiner Erfahrung sprechen, wir haben sie ja mit nach Stuttgart genommen. Also, weil es war ja das Problem, dass sie kein Hotelzimmer hatte in Weinheim. Und wir haben dann so, gesagt, habt ihr euch in so eine Reihe gestellt von Männern, die ihr sofort ein Hotelzimmer anbieten wollt. Moment mal, wir haben deinen Video, Heini, da mitgenommen, weiß nicht mehr, wie der hieß, der für euch die Videos gemacht hat. Genau. Und Jamie. Und Jamie und ich saßen hinten und irgendwann hat sie sich so auf meinen Schoß gelegt. Was für mich überhaupt jetzt, also ich habe eine Frau, ich habe ein Kind, mir ist eigentlich scheißegal. Aber bei der habe ich sofort gedacht, hoi, hoi, hoi, das ist doch eine klare Anspielung. So. Und das Gleiche ging Tobi so, weil der Tobi hat sie dann mit nach Hause genommen. Jetzt keine Sorge, sie hat jetzt nicht schlüpfrig oder so. Aber ja, auch am nächsten Tag. Ja, also ich glaube, wenn ich keine Partnerin hatte. So, und das ist halt schade, dass du nur noch so bei den Menschen dann ankommst. Naja, du bist Mensch. Du bleibst Mensch. Du bleibst Mann. Und also bei mir ist es generell so, ich weiß nicht, wenn sich bei mir jemand auf den Schoß legen würde. Also nicht, dass ich das, aber ich würde da automatisch, ich würde da nie denken, so, ach, ich würde es ja auch bei einem, wenn du dich bei mir auf den Schoß legen würdest, finde ich das ja selbst da finde ich seltsam. Also oder erst recht. Bei mir, also ich weiß nicht, ob du bei WhatsApp mal die Folge gehört hast, als ich das mit Tinder erzählt habe. Und bei mir, ja, bei uns ist das, also in unserer Beziehung ist es wirklich relativ entspannt. Vielleicht, weil wir uns, also meine Frau und ich, uns beide so sicher sind, dass wir einfach zusammen, wir gehören zusammen. Fertig. Also für uns gibt's gar nicht. Aber gibt's für dich nicht die, was ist, was jedem passieren kann, ja? Und da musst du halt aufpassen, oder das musst du wissen, ist, dass du dich verlieben kannst. Das kann immer passieren. Ja, aber das ist so ein Thema, dass, wenn ich das Leuten erzähle, dann ziehen die immer die Augenbrauen hoch. Ich gehe davon aus, dass das irgendwann passiert. Weil ich einfach nicht davon ausgehe, dass eine Beziehung für die Ewigkeit gemacht ist. Also in mir selber ist ich habe meine Frau nicht geheiratet, weil ich fest davon überzeugt bin, dass ich mein ganzes Leben mit ihr verbringe. Sondern weil ich glücklich mit ihr bin und ich das nochmal deutlicher zum Ausdruck bringen möchte, indem ich sie heirate. Aber ich bin in Anführungsstrichen nicht so naiv und gehe davon aus, dass dieser Bund, dieser heilige Bund dieser Ehe uns verpflichtet, für immer und ewig zusammen zu bleiben. Sprich, ich gehe eigentlich... Nee, aber du gehst vom Gegenteil aus, das ist ja wieder was anderes. Nee, ich gehe auch nicht davon aus, dass wir auseinanderkommen. Ich gehe einfach. Also ich war nämlich, ich bin so naiv, aber als ich den Entschluss gefasst habe zu heiraten, war ich auf jeden Fall, wie du gesagt hast, so naiv zu glauben, dass das ein Bund fürs Leben ist. Aber ich kenne extrem viele Negativbeispiele. Also das ist halt nicht. Natürlich, so, kennt ja jeder. Ich würde mal gerne die Prozentzahl wissen von Ehen, die geschieden wurden und die zähle ich nämlich mit zu geschiedenen Ehen dazu, Ehen, in denen eigentlich zwischenmenschlich nichts mehr stattfindet. Also da ist ja nur der Grund, dass man sich aus gesellschaftlichen Gründen nicht scheiden lässt oder aus Ängsten vor, weiß ich nicht, Überschuldung oder Kinder und sowas, genau. Ich glaube, das ist ein hoher Prozentteil, ja. Und ich gehe halt für mich an die Sache ran, dass ich sage, wenn ich irgendwann das Gefühl habe, ich verliebe mich in Person XY und entferne mich von meiner Frau zwischenmenschlich, dann nehme ich mir vor, das klipp und klar zu sagen und zu sagen, es geht so nicht. Ich meine, das kann ich leicht sagen, ich bin nicht in der Situation. Sofort? Ich kann es nicht sagen, ich kam noch nicht in die Situation, aber ich... Ich meine, du hast ein Kind, weißt du? Ja. Also du weißt, wie schlimm Kinder es finden, wenn sich die Eltern scheiden lassen. Aber ich weiß auch, wie schlimm es Kinder finden, wenn die Eltern zusammenbleiben. Da kann ich aus eigener Erfahrung von sprechen. Also ich weiß halt, dass mein Vater... Aber du hast ja jetzt nicht deine Frau, nur weil du dich in jemand Neuen verliebst. Nee, das nicht. Aber man muss da abwiegen. Also willst du da mal ficken oder hast du dich verliebt? Das ist halt das Problem am Anfang. Ich habe jetzt extra für dich das Beispiel gefunden, dass du dich verliebst. Aber das ist schwierig zu sagen, weil im ersten Moment ist, du willst mal ficken, ist so das Gefühl, was du triffst irgendjemanden oder ich habe ja in der Tinder-Folge erzählt. Wir funktionieren unterschiedlich. Wenn ich mich verliebe, dann will ich gerade eben nicht ficken. Also du bist mit Alexa zusammen. Ja, aber nee, pass auf. Ich versuch's dir, ich gebe dir die Geschichte ein bisschen anders, weil du scheinst dieser Jäger und Sammler Aufreißer zu sein. Was ich meine ist, du zum Beispiel eine Kollegin, die du nie angeguckt hast, von wegen, die will ich ficken, sondern die du einfach, mit der du, wo du einfach irgendwann merkst, scheiße, ich habe mich verliebt, scheiße. Was machst denn du dann? Kannst du nicht einfach deine Frau von einem Tag auf den anderen rausschmeißen und du hast dann eben, sagen wir mal, nur der Spaß halber, Lust eigentlich mit dieser Kollegin rumzuknutschen oder zu schmusen und nicht gleich zu ficken, sondern du hast dich wirklich verliebt, also so mit Flugzeugen im Bauch. Dann würdest du doch nicht einfach so nach dem Motto, ich bin nur nicht so naiv und ich würde dann gleich sofort rein Tisch machen, würdest du nicht einfach deine Frau so von einem Tag auf den anderen, du bist es doch zumindest deiner Tochter schuldig, ein bisschen alles zu geben, oder nicht? Das würde ich nicht machen. Ich würde erstmal versuchen, das irgendwie wieder loszubekommen, sage ich jetzt mal, das Gefühl. Also ich würde versuchen, der anderen Frau aus dem Weg zu gehen. Das ist natürlich extrem schwierig. Aber das wäre so der erste Schritt. Du bist verliebt in die und würdest ihr aus dem Weg gehen? Glaubst du, dass das dein Prozedere wäre? Ja, aus dem Grund, weil ich Angst davor hätte, was das Resultat daraus ist wiederum. So, weißt du, wir gehen jetzt wirklich nur davon aus, ich verliebe mich. Also es geht wirklich nicht... Du hast nicht fremdgefickt. Ich habe immer, aber ich kann jetzt nur aus meiner Lebenserfahrung sprechen. Ich habe immer das Gefühl gehabt, dass wenn mich eine Frau angesprochen hat, dass ich auch in dem Moment eigentlich schon daran gedacht habe, mit der Sex zu haben. Also das ist okay. So ging's bei mir eigentlich immer. Also ich sehe die und denk so, oh, die ist echt geil. Und ist es dann Sex haben oder ist es Liebe machen? Was denn? Ja, ich überlege jetzt gerade, weil im ersten Moment würde ich sagen Sex. Aber das würde dann auch bei meiner Frau auch zutreffen. Und deswegen habe ich jetzt gerade überlegt, wie das mit ihr war. Und das war wirklich meine erste Empfindung damals. Also Sex haben zu da wollen. Bin ich ehrlich. Ja, sie war ja damals schon verlobt und da sind die Chancen natürlich relativ schwierig, so da mal rein zu platzen. Und sie war oder ist auch so von ihrer Art eher konservativ. Also da kannst du vergessen, dass du jetzt hier sowas aushandelst wie, ja komm, bevor du heiratest, nochmal eine Nummer oder sowas. Aber das war so das erste Ding. Und nachdem ich mit ihr das erste Mal Sex hatte, merkte ich, dass dieser Durst oder diese, wie du es vorhin beschrieben hast, dieser Jagdgeist da irgendwie noch nicht befriedigt war, sondern da war mehr. Und da habe ich zum ersten Mal auch so erkannt, dass es in der Liebe an sich, glaube ich, unterschiedliche Stufen gibt. Also es gibt einmal so, weißt du, dieses Bauch, Schmetterlinge im Bauch und so. Und bei ihr war das halt anders. Bei ihr war das so, du darfst die nie wieder loslassen. So dieses Gefühl war bei ihr da. Ich weiß genau, was du meinst. Ja, und das hatte ich früher nicht. Und ich würde trotzdem sagen, ich war verliebt. Aber es war halt, du hast gedacht, du hast auf diesem Planeten, in diesem Trubel, hast du das Glück gehabt, dein Match zu finden. Ja, absolut, genau. Und das ist auch der Grund, warum ich, sollte ich das Gefühl haben, bei einer Kollegin zum Beispiel, da würde sich ein gewisses Gefühl einstellen, warum ich erstmal versuchen würde, die Kollegin irgendwie wegzuschieben, das Gefühl wegzubekommen, weil, also damals hatte ich das Gefühl, oder auch heute rückblickend, hat sich das Gefühl so einmalig angefühlt. Also das war so, ich glaube nicht an Esoterik oder irgendeinen Scheiß. Aber stell dir vor, mit der Kollegin fühlt sich's einmalig an. Ja, aber dann kannst du fast nichts dagegen machen. Also das ist ist eben die Frage. Dann würde ich als nächstes erstmal wahrscheinlich abwarten und gucken, wie sich's entwickelt. Und vermutlich wäre es dann so, dass du dann irgendwann anfängst, dir Ausreden einfallen zu lassen, um dich mit der anderen zu treffen. Und ich glaube, in dem Moment würde ich verstehen, das so geht's halt nicht. Und dann muss ich einen Entschluss treffen und sagen, okay, entweder oder. Ich meine, anders wäre es jetzt, wenn du diese Gefühle hast und es kommt zu so einer merkwürdigen Situation, dass man sich, ich sag jetzt mal, auf der Betriebstoilette trifft und plötzlich zusammen in der Kabine da verschwindet. So, das wäre nochmal was anderes. Aber okay, aber jetzt die Geschichte, die wir jetzt uns ersponnen haben, hat deine Kollegin, die denken jetzt alle, du hast irgendwas mit der Kollegin und wir verhandeln. Nein, weiß sie denn davon? Was ist denn, wenn sie sagt, auch sie hat Gefühle für dich? Macht's ja wahrscheinlich also nochmal schwieriger. Davon aus, dass ich hoffe, du hörst diese Musik hier nicht. Es muss irgendwo nebendran eine extreme Party steigen. Ja, irgendwas piept da. Ist das nicht so? Das ist meine Geschirrspülmaschine. Ach so, okay. Sehr, sehr beruhigendes Geräusch. Wir setzen jetzt voraus, dass ich mich aber auch in sie verliebt habe. Nee, klar, du hast dich zuerst in sie verliebt und dann kriegst du irgendwann zu hören, ich habe mich auch in dich verliebt. Ja, dann ist es für mich klar. Dann würde ich wahrscheinlich, also wenn ich mich verliebt habe, dann kann ich mich dagegen, dann kannst du es ja nicht einfach abstellen. Nee, du hast doch vorher selber gesagt, du kannst dir aus dem Weg gehen. Ja, aber auch nur Also du merkst ja dann, ob das reicht. Also es gibt ja diese Schwärmerei und dieser Wunsch nach etwas Neuem oder ob das nicht reicht und ob es wirklich eine Liebe ist. Und in dem Moment, woran merkst du das? Ja, das kann ich nicht an Dingen festmachen. Da muss ich mich auf mein Bauchgefühl verlassen. Also du musst dir halt einfach im Klaren sein, dass der Entschluss, den du jetzt triffst, egal welcher, dass du den, da musst du dahinter stehen. Also du kannst jetzt nicht sowas machen wie, ja, ich probier's mal mit der, so wie du es machen könntest, wenn du Single wärst, sondern dir muss halt klar sein, wenn ich jetzt hier irgendwas anfange, dann beende ich auch irgendwas. Also anfangen meinst du knutschen, Sex etc.? Das, oder wenn ich ihr das klipp und klar sage, hier läuft nichts. Also ich habe eine Frau fertig. Das ist dann endgültig, höchstwahrscheinlich. Wenn die sich in mich verliebt hat, die Kollegin, wird sie nicht sich darauf einlassen, später dann das nochmal irgendwie zu probieren, also auf so einer sexuellen Schiene. Vielleicht würde sie es machen, so Fälle gibt es natürlich auch, dass sich dann die Frauen als Geliebte dann hingeben und so ein Scheiß, aber das wäre mir alles viel zu doof. Ich fand das schon total scheiße, nachdem das mit der Jamie war, um das nochmal kurz aufzugreifen, hat der Tobi mich am nächsten Tag angerufen und hat halt so gesagt, was war da bei euch hinten los und so. Und ich habe halt dann so was war denn da los? Nee, gar nichts. Sie dachte nur drauf. Aber wo drauf? Auf dem Schoß. So. Und in dem Schoß, können wir mal kurz die Innenansicht uns angucken. Ja, war das eine ziemlich harte Situation? Nein, wirklich nicht. Ehrlich? Ich schwör's dir. Es war wirklich keine harte Situation. Und der Punkt war halt, ich habe dann im Gespräch mit dem Tobi so chiffriert ein bisschen geredet, damit meine Frau nichts kapiert. Danach habe ich mir so gedacht, Geheimnisse. Ja, Moment. Genau nach dem Telefon habe ich gesagt, da hackt's eigentlich. Es ist überhaupt nichts, was ich meiner Frau verheimlichen muss. Und habe ihr das genauso gesagt, wie es war. Und sie hat natürlich dann so gesagt, na, also geil finde ich das nicht gerade. Dann habe ich gesagt, weiß ich, aber ich bin der Meinung, dass ich habe keinen Bock, irgendwie in Rätseln zu reden mit irgendwelchen Freunden, weil ich persönlich. Also für mich war das halt keine irgendwie sexuelle Situation oder irgendwas, sondern es war halt einfach, mir war es eigentlich fast egal im Nachhinein. Aber Tobi wollte halt in dem Moment wissen, was war denn da bei euch hinten los und so. Und ich wollte von ihm auch wissen, was war denn da bei dir los? Du warst ja mit der noch alleine und so. Und aber ich kann es nicht hundertprozentig sagen, weil wenn ich nochmal das Gefühl hätte, wie ich eben das Gefühl beschrieben habe, das ich hatte, als ich meine Frau kennengelernt habe, dann, damals hatte ich keine Partnerin, aber ich weiß, dass dieses kein Gefühl, Kind. Und kein Kind. Aber ich weiß, dass wie dieses Gefühl ist und was du bereit bist. Stärker als der Rest. Ja, okay. Weil ich habe damals, eigentlich bin ich eine Schiene gefahren, so hier mal, da mal. Also jedes Wochenende war halt irgendjemand anders aktuell. Und ich weiß, ich hatte einen Kumpel, wir haben beide aufgelegt, wir haben beide Musik gemacht und es war jedes Wochenende irgendeine andere. So. Und das hat uns gefallen. Das fanden wir toll. Aber in dem Moment, wo ich sie kennengelernt habe, war das weg. Das war aber nicht so, dass ich mir das irgendwie abgewöhnen musste, so wie Süßigkeiten, sondern es war überhaupt kein Verlangen danach mehr da. Mhm. Also für mich war das größte Verlangen, nicht mit meiner Frau irgendwie Sex zu haben, sondern nur Zeit zu verbringen. Einfach nur bei ihr zu sein. Was du meinst. Ja. Und ja, in dem Moment, wenn ich dieses Gefühl wieder hätte, das kannst du gar nicht, da kannst du nicht einfach sagen, nee, das mache ich nicht, sondern das entsteht automatisch die Situation, dass ich verstehe genau, was du meinst. Suchst und findest. Jetzt, aber was anderes wäre, zum Beispiel, wenn ich das Gefühl hätte, ich möchte mit einer anderen Frau Sex haben. Deswegen habe ich das auch eben gesagt, als du gesagt hast, wenn da eine kommen würde, will ich Schluss machen oder sowas, oder ich bin nicht so naiv zu glauben und es wird irgendwann passieren. Ich finde Sex, das klingt jetzt sehr vulgär, aber wenn du Bock auf Sex hast und du läufst Gefahr, jemanden zu betrügen, dann kannst du dir auch meinetwegen kurz aufs Klo gehen und einen runterholen. Wenn es nur der Sextrieb ist und da kein Liebetrieb ist. Und dann wird es schon wesentlich einfacher sein, dieser Gefahr zu widerstehen. Ja, aber der Punkt ist trotzdem, wenn du Bock hast auf eine andere Frau, also so gezielt auf eine, kann das auch zum Problem werden. Ich meine, klar, also wer kennt das nicht, man latscht irgendwo rum und es ist Sommer und auf einmal läuft da so eine mega heiße Braut hin. Fast jeder Mann denkt dann, Alter, so, aber das ist halt nur eine Fantasie in dem Moment, aber wo du wirklich ein Verlangen danach hast, dass ich Woche für Woche in irgendwelchen Treffen praktisch äußert, ja, sei es im Fitnessstudio jetzt oder sei es auf Arbeit, da hast du auch ein extremes Problem. Also das macht jetzt nicht einfacher, dass du dich nicht verliebt hast, sondern da ist der Trieb dann so. Ach ja, aber ich habe immer einen unheimlich starken Trieb und hab dann mit Leben gelernt. Für mich ist da absolut keine Gefahr. Und ich glaube auch, dass so diese Klassiker, so dass auf einmal, weißt du, dass irgend so eine, die dich optisch anspricht oder körperlich oder was auch immer, die dann so irgendwie praktisch auf dem Betriebsausflug, wenn du in dein Zimmer kommst, irgendwie nackt in deinem Bett liegt. Ja. Null Gefahr. Das ist auch Bullshit. Null also, Gefahr. Ich kann mir nicht vorstellen, dass eine mega heiße Schnitte sowas machen würde. Also, du bist so bescheuert. Ich meine nicht, dass, ob das jetzt realistisch ist, dass eine mega heiße Schnitte, wie du es nennst. Du bist übrigens Kind der 90er. In den 80er, ja voll. Sondern, dass eine sehr attraktive Frau, jetzt stellen wir es uns einfach mal vor, wäre für mich null Gefahr, dass ich da rein, wenn es eine körperliche Sache wäre. Dieses Verliebtsein, da habe ich schon immer gesagt, da kann niemand was gegen machen. Wenn es passiert, dann passiert es. Ja. Und diese Kraft ist meistens sehr stark. Und entweder sie geht nach 2 Wochen vorbei oder man hat ein Problem. Aber diese pure Sexattraktivität. Ich meine, ich kenne leider, was heißt leider? Ich kenne verdammt viele Männer, die eben da drauf scheißen und so eine Situation sofort, ja. Ich hatte auch schon oft so Möglichkeiten, aber in den Momenten war, also das da habe ich immer so gedacht, weißt du, also das ist halt, das wirkt manchmal so wie so ein Porno, den du halt nur anklicken kannst. Also, weißt du, in dem Moment ist es nicht mehr, wie du halt sagst, du gehst halt aufs Klo und kannst ja auch einen runterholen. Natürlich ist das nochmal ein anderes Gefühl, schon klar, aber also das habe ich dann immer irgendwie so gepasst bekommen, dass ich für mich selber gesagt habe, das, was du sagst, da kannst du ja auch einen runterholen. Es geht ja nur um diesen einen Moment. Also da ist ja nichts, was du festhalten kannst. Du kannst es noch nicht mal mit jemandem teilen und sagen, guck mal, die Alte, ja, habe ich jetzt flachgelegt. Ich meine, das ist der größte Fehler, den die meisten Männer machen, dass sie es nicht für sich behalten können, sondern dass sie es dann rumposaunen müssen. Daran scheitern die meisten Betrugsfälle und Affären. Dass sie Fotos rumzeigen oder was? Nee, aber ich könnte das so aus dem Freundeskreis, dass mir jemand erzählt, dass er seine Frau betrogen hat. Dann denke ich mal, wie dumm bist du eigentlich, dass du mir das erzählst? Wieso kann er dir nicht vertrauen? Doch, er kann mir vertrauen. Warum ist er, du meinst, dass er es eventuell irgendjemand erzählt, dem ja, aber er kann es nicht hundertprozentig wissen. Ja, genau. Also es kommt immer drauf an, das muss ich dazu sagen, das muss ich einschränkend dazu sagen. Also es kommt immer sehr drauf an, wer mir das erzählt. Also ich sage jetzt mal so, wenn mir das der Tobi erzählen würde, das ist ein sehr, sehr, sehr guter Freund, wenn nicht sogar der Beste, dann würde ich das niemals seiner Freundin erzählen, niemals. Also wenn er mich darum bittet, außer er sagt, kannst du es mal meiner Freundin erzählen. Aber wenn es jetzt mir ein flüchtiger Bekannter erzählt und unter Umständen steht mir seine Freundin sogar näher, dann würde ich vielleicht nicht sagen, hey, dein Freund hat dich betrogen, sondern würde sagen, guck mal, oder achte mal darauf, was dein Partner da so macht. Also ich weiß nicht, ob ich da anrufen würde und den so ans Brett nageln würde, mehr oder weniger, aber wenn es zu diesem Thema kommt, also ich könnte zum Beispiel, pass auf, ich kann dir eine Geschichte erzählen, dann wird das vielleicht deutlicher. Ein Bekannter war in Düsseldorf zum Fasching und da gibt's ja dieses Bützen da, wo man sich immer einen Kuss gibt und so, kennst du ja, oder? Ja, also ich habe es nicht selbst miterlebt, aber man hat davon gehört. Ja. So, und er. Aber was ist denn das eigentlich für ein Kuss? Einfach so ein Schmatz auf die Backe? Auf den Mund. Ein Kuss auf den Mund ist das. Okay. Und mein anderer Bekannter, der auch in Düsseldorf eine Zeit lang gelebt hat, hat mir gesagt, dass das wirklich, also da geht's halt, an Karneval geht's einfach rund. Das ist fast schon akzeptiert, dass das der Tag ist oder die Zeit ist, wo auch wirklich, sagen wir, so ein Seitensprung eher mal verziehen wird. Sei es drum. Der Typ ist da hingefahren, kommt hier eigentlich aus Stuttgart, seine Frau ist schwanger hier zu Hause gewesen. Ist deswegen auch nicht mit, logischerweise, der war da, hat mit einer Alten rumgeknutscht und später auch gevögelt, so, und 2-3 Wochen später sitzt du mit dem und seiner schwangeren Frau beim Essen zusammen. Ja, ich würde da nichts sagen. Ja, aber also, ja klar, ich würde jetzt auch nicht sagen, so, und übrigens, aber dieser Moment ist halt die Hölle, also, das ja, ist genau. Halt, dann fragt sie halt, und wie war es in Düsseldorf? Was habt ihr denn so gemacht? Also so detailliert hat sie es nicht gefragt, aber allein diese Frage, und hat es dir auch gefallen in Düsseldorf? So, was willst du da sagen? So ein paar Wochen später habe ich erfahren, dass der Bekannte wiederum den anderen Bekannten unter Vorwand in Düsseldorf besucht hat, also das hat er jedenfalls der Partnerin erzählt, ist aber gar nicht zu dem Bekannten gefahren, sondern zu der Alten und hat sie wieder gevögelt. Und weißt du, wie ich meine, das sind so Momente dann, wenn du dann mit der Frau vielleicht mal, wenn da reicht dann sowas wie, ja, hast du was von XY gehört? Also sprich von meinem Mann. Ich erreiche den gerade nicht oder so. Und dann, weißt du, kommst du in so eine WhatsApp-Unterhaltung und plötzlich kommt das zur Sprache. Sowas meine ich. Da würde ich das dann eher rauslassen. Oder, ja, wenn sie mich da drauf ansprechen würde oder so. Schwer zu sagen, aber das war für mich die unangenehmste Situation, in der ich jemals so mich befunden habe. So, glaube ich. Wo ich immer dachte, ich könnte es mir so einfach machen, indem ich es jetzt einfach sage, dann ist für mich die unangenehme Situation erstmal vorbei, weil naja. Du bist der größte Arsch von allen in dem Moment. Weißt du willst einerseits loyal sein, andererseits kannst ja nicht loyal sein. Du kannst, entweder bist du ihr gegenüber nicht loyal oder ihm. Und das ist das Problem, in dem du dich da befindest. Und das finde ich auch immer so eine Frechheit von den Männern, die dann dich so nicht beugehaft, doch, das nennt man beugehaft, oder? Nee, aber sie nötigen dir auf jeden Fall ein Geheimnis auf, was du eigentlich dann behüten musst und du wurdest vorher nicht gefragt. Ja, aber du sitzt mit im Boot in dem Moment. Genau. Das ist mein Problem. Du sitzt mit im Boot, ob du willst oder nicht. Und wenn das mal irgendwann zur Sprache kommt, wenn das mal rauskommt, dann wird die natürlich auch sagen, ja, du warst da auch dabei, hast du das nicht gesehen? Zum Beispiel, ja. So. Das ist eine äußerst unangenehme Situation und das ist das, was ich meine. Männer haben das Problem, dass sie damit immer so ein bisschen protzen wollen, dass sie irgendeine Alte gevögelt haben, gerade wenn die jünger sind. Auch das kenne ich aus dem Freundeskreis. Die meisten meiner Freunde sind halt über 30, über 35 und es gibt trotzdem so Situationen, dass du irgendwie eine 22-Jährige abschleppst. So. Also ich jetzt nicht, aber die. Und plötzlich wird das zum Thema. Da denke ich mir halt auch immer, halt doch dein Maul, warum erzählst du mir das denn jetzt? Also das ist halt so ein typisches Männerding, glaube ich, dass man das immer so ein bisschen erzählen möchte. Ging dir das nicht früher so, als du jünger warst, dass du das dann direkt deinem besten Kumpel erzählt hast? Ich muss ja gestehen, dass ich habe nicht viele solche Erlebnisse gehabt in meinem Leben. Ich hatte fast immer eine feste Freundin. Und hatte halt ich habe zweimal habe ich so eine Geschichte gehabt. Und da habe ich beide Male, bin ich abgeschleppt worden. Und danach hast du nicht mehr jemanden erzählt? Doch, natürlich. Das meine ich eben. Also ich hatte immer das... Ich kann mich bei der einen Situation, kann ich mich an eine Busfahrt erinnern, wo sich alle über mich totgelacht haben, weil ich gesagt habe, wieso, die sah doch nicht nach AIDS aus, weil ich ungeschützt. Und das wurde mir ewig vorgehalten. Und das andere Mal war im Urlaub so eine Schwedin das hat der Freund sowieso mitbekommen. Also ich bin nicht hausieren gegangen damit. Aber natürlich, in dem Alter ist man schon eher, also wenn dann jemand gefragt hat, was hast du im Urlaub gemacht, dann habe ich mit Sicherheit auch von der Schwedin erzählt damals. Das kann ich nicht leugnen. Für mich war das immer meine größte Angst übrigens, AIDS. Also das war im Endeffekt so das, was immer zwischen mir und viel Sex stand. Ich habe immer tierisch Schiss gehabt vor AIDS. Immer. AIDS und Hepatitis. Das waren so die zwei Punkte. Ey, das ging gar nicht. Also das war fast schon so wie so ein Waschzwang. Ich kann dir eine Geschichte erzählen, da war ich 19. Das war mein Geburtstag. Ich bin 19 geworden und ich hatte so einen Kumpel, etwas zwielichtig, der immer irgendwelche Weiber kannte, die vögeln wollten. Also unentgeltlich. Es war immer so, und was macht der Punkt, Punkt, Punkt heute? Ich möchte jetzt hier die Namen nicht nennen, ich weiß nicht, ob das denen recht ist. Was macht der Punkt, Punkt, Punkt? Ja, der ist da und da unterwegs, hat irgendeine Alte dabei. So, da bist du dann dahin und irgendwann hat er so gesagt, hey, hast du Bock, die zu vögeln und so. Das war ein komischer Typ, sag ich jetzt mal. Und zu meinem Geburtstag hat er sich gedacht, hier, da gebe ich dem Ricky die Möglichkeit, hier diese heiße Raver-Schnitte zu vögeln. Und es ging wirklich so los, wir sind aus dem Club nach Hause gefahren, auf einmal fängt die an, mir im Ohr rumzulecken, so. Dachte ich so, ja, das ist aber eine relativ offensive Methode, mir klarzumachen, dass da Interesse besteht. Und dann sagte die so, als wir bei ihr angekommen sind, hast du noch Bock mit reinzukommen? Sag ich, ja. Auf einen Kaffee? Ja. Und zuerst habe ich gesagt, ja, ich kann doch die zwei anderen Jungs hier nicht im Auto lassen. Die so, doch, geh ruhig mit und so. Aber da habe ich praktisch schon angefangen, mir eine Verteidigungsstrategie aufzubauen, wie ich den Sex verhindern kann, weil ich kein Kondom dabei hatte. So, jetzt pass auf, jetzt komme ich mit zu der rein. Die zieht mir die Hose runter und beginnt damit, mir einen runterzuholen. Und sagt, zieht sich selber die Hose aus und will dann Sex haben. Sag ich, nee, das geht gar nicht, wir brauchen ein Kondom. Die so, nee, sie macht's nicht ohne Kondom. Ich meine, die Diskussion kennst du sonst nur anders. Sie macht's nicht mit Kondom. Sie macht's nicht mit Kondom, genau. Und dann sag ich, ich mach's aber nur mit Kondom und so. Und dann ging es die ganze Zeit los. Und es kam nicht zum Geschlechtsverkehr, weil sie halt partout nicht ohne wollte und ich nicht, nee, warte mal, weil sie partout nicht mit wollte und ich nicht ohne wollte. Und so Situationen gab es häufiger mal, dass ich einfach Sex abgelehnt habe, weil ich hatte wirklich immer Angst vor AIDS und Hepatitis. Ich weiß auch nicht, das hat sich bei mir völlig eingebrannt, ich dass man das kriegen was heißt, du tust so, das ist was völlig Verrücktes. Das ist natürlich im Grunde völlig die einzig richtige Haltung, wenn man mit wildfremden Leuten ins Bett geht. Aber du weißt selber, dass das eigentlich selten ist, dass ein Mann in so einem Moment sagt, du, das geht jetzt aber gar nicht. Also, ja. Es ist merkwürdig. Also ich habe da mit meiner Frau dann auch. Ich habe es einmal auch nicht gekonnt. Weil du Angst hattest, dass da Krankheiten. Nein, ich hab einmal eben nicht Nein sagen können. Okay. Also. Wie ich ja erzählt habe, wo ich dann am nächsten Tag gesagt habe, die sah aber gar nicht nach AIDS aus. Das ist so bescheuert. Hast du schon mal einen AIDS-Test gemacht? Ja. Wie war das Gefühl, bis der zurückkam? Hast du dir wirklich Sorgen machen müssen oder war es einfach mal so? Nein, ich glaube, das war nach der Geschichte. Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, ist schon ewig her. Also das war, wie gesagt, ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern, wie das ablief alles. Also meine krasseste Nummer war, ich war mal in Ungarn auf dem Straßenstrich. Das war, danach habe ich echt in die Hosen geschissen, kann ich dir sagen. Also das muss man so sagen, ich hatte einen ungarischen Freund. Für ihn war eigentlich Urlaub immer nur nach Ungarn zu fahren und dann durch Budapest auf dem Straßenstrich nach irgendwelchen Mädels zu gucken. Und dann muss man ehrlicherweise sagen, da sind halt dann extrem heiße Weiber am Start, weil ich meine, das ist halt das Zentrum so mehr oder weniger von Osteuropa und ich weiß ja selber, wie die dann aussehen. Die Osteuropäerinnen können schon sehr verführerisch sein. Und der ist da regelmäßig hingefahren und hat so gesagt, hier, gehen wir mal hin. Mein erster Eindruck war folgender, oder mein erstes Bild, was sich mir geboten hat, war folgendes. Wir fahren so in diese ominöse Straße rein und da sitzen original zwei, drei Zehnjährige, die aus Plastiktüten Klebstoff schnüffeln. Also das ist halt so extremes Klischee und auch merkwürdig. Mhm. Und als ich dann da, wie gesagt, so eine, ich weiß nicht, ob das dann eine Ungarin war, aber als ich dann das da erlebt habe, da hatte ich richtig Schiss. Da habe ich so gedacht, okay, das war auch mit Kondom und so, aber das war auch so ein mitgehangen, mitgefangen Ding. Ich weiß gar nicht, was das für eine Zeit war. Da gab es einfach so eine, für die war immer klar, wir gehen zu Nutten. Es war immer klar. Ja, das war für mich, das hätte ich echt ohne Scheiß never. Würde ich, eine Frau, könnte ich nicht. Bezahlen dafür. Ja, nee, also, das geht jetzt nicht darum, ich bin mir zu gut, um dafür zu bezahlen, weil ich auch krieg auch umsonst, was man ja auch mal hört. Für mich ist ein essentieller Bestandteil des Sexes, dass es meinem Gegenüber Spaß bringt. Ja. Und das hat auch was mit Vertrauen zu tun. Und ich habe beide Male bei diesen One-Night-Stand-Geschichten, das klingt jetzt so wahrscheinlich Warmduscher-mäßig für viele Leute, habe ich mich danach ohne Scheiß so ein bisschen benutzt. Ich habe mich nicht gut gefühlt. Ich habe mich natürlich so kurz, oh ja, Sex gehabt und so. Aber eigentlich habe ich mich komisch gefühlt am nächsten Tag. Ich hätte ein schlechtes Gewissen, weil ich an Menschenhandel denken müsste und alles, aber vor allem, weil ich denken würde, die macht es wegen des Geldes und ich muss sie dafür bezahlen und das wäre echt nichts für mich. Ich habe das letzte Woche auch schon erzählt, als ich mit dem Pocho gesprochen habe. Ich möchte es damit nicht entschuldigen oder irgendwas, aber ich stand damals an so einem Scheideweg. Also wirklich. An einem Scheideweg. So kann man den Straßenstrich auch nennen, einen Scheidenweg. Nein, aber es war so, entweder werde ich ein Vollasozialer oder ich schaffe den Absprung. Also es war halt, es bildeten sich so zwei Freundeskreise heraus. Der eine war halt der mit Tobi. Sehr bodenständig, solider Freundeskreis, eher konservativ, so was man halt so macht, Fußball spielen, am Wochenende mal ein Bier trinken. Und der andere war halt so ein Dorfgangster Freundeskreis. Also weißt du, eigentlich die absoluten Pfeifen, aber immer große Fresse, so, und in der Gruppe stark. Und für mich hatte damals dieser andere Freundeskreis die größere Anziehungskraft, also dieser Freundeskreis, der so auf Kleingangster gemacht hat, immer eine Knarre dabei und so, natürlich alles nur Platzpatrone, klar, und jeden Typen, wenn er dich nur überholt hat auf der Autobahn und dann beim Einscheren nicht geblinkt hat, hat man den verfolgt über Stunden und dann zusammengeschlagen, das Auto demoliert und so, das hatte auf mich damals. Was hast du mitgemacht? Ich hab's selber nicht gemacht, aber ich war dabei. Ich meine, das entschuldigt nicht die Tat. Denn ich habe sie damals definitiv glorifiziert. Also ich fand es cool, dass die das konnten. Ich konnte es nicht, weil ich zu viel Schiss hatte. Aber die Jungs, die das gemacht haben, fand ich in dem Moment cool. Definitiv. Ich war mal dabei bei einer Schlägerei, da hat einer einen anderen Typen mit einem Baseballschläger so ins Gesicht geschlagen, dass der blind geworden ist. Und ich fand es mutig von dem. Also, aus heutiger Sicht betrachtet. Ich fand Gewalt schon immer den absoluten Upturn. Ich hatte damals das Problem, glaube ich, dass ich zwingend nach Anerkennung gesucht habe. Weil ja. Ich bin hierher gekommen mit 9 Jahren. Also muss man dazu sagen, ich komme ja aus der DDR. Wir sind hierher geflüchtet, 4. Klasse. Ich bin hierher gekommen. Und du kommst praktisch in ein bestehendes Gefüge, sage ich jetzt mal, und musst dich da integrieren. Das ist schwierig, weil du bist halt so der aus dem Osten und bist dann in dem Moment vielleicht auch nicht der leichteste Typ. Es liegt nicht an den anderen, es liegt meistens an dir selber. Also die Erkenntnis, da musste ich aber auch erstmal 25 werden oder so, bis ich das mal gemerkt habe. Aber nichtsdestotrotz habe ich nie so die wirklich richtig dicken Kumpels gehabt. Ich habe zwar viele Bekannte gehabt, aber niemals so diesen Freund auf Pech und Schwefel. Es hat mir immer gefehlt. Also wirklich gefehlt. Im Sinne von, ich lechze danach. Und als ich auf die Berufsschule gekommen bin, habe ich zum ersten Mal das Gefühl gehabt, dass da ein Typ ist, den ich als festen Freund, also als richtig guten Freund bezeichnen würde, der aber leider Gottes dann halt ja eben so drauf war, dass er Leute zusammengeschlagen hat und sich das genommen hat, was er will, sage ich jetzt mal. Und daraus hat sich halt dann wieder anderes ersponnen. Ich habe neue Leute kennengelernt, die dann auch so drauf waren. Ist ja klar, das dreht sich ja dann immer um dieselben Leute letzten Endes. Aber ich hatte in diesem Umfeld irgendwie das Gefühl, dass ich anerkannt wäre. War ich aber gar nicht. Ich war überhaupt nicht anerkannt. Ich war nur derjenige, der klingt jetzt blöd, aber es war so. Ich war derjenige, der ein Auto hatte und der halt nichts getrunken hat am Wochenende, weil ich zwischen 16 und 22 kein Alkohol getrunken habe. Und im Endeffekt war ich so eine Art Chauffeur für die. Aber zum ersten Mal hatte ich das Gefühl, dass Leute auf mich zählen und mich gebraucht haben, sage ich jetzt mal. Ja, ja, ja. Und das hat ausgereicht, um das, was ich eigentlich verachte, zu akzeptieren. Das hat ausgereicht. Und so einen richtigen Freund habe ich dann wirklich erst mit dem Tobi kennengelernt. Also das war so der erste Mensch, der durch seine besonnene, ruhige Art, aber dann auch im richtigen Moment klare Art, indem er dir dann eine klare Ansage macht, mich so ein bisschen geformt hat, dass ich akzeptiert wurde in normalen Kreisen. So kann man es am besten umschreiben. Also es war ein sehr, sehr langer Weg, um wirklich Freunde zu finden. Also man kann fast sagen, bis zu meinem 25., 26. Lebensjahr hatte ich wirklich Probleme, richtig gute Freunde zu finden und diese Freundschaften krass zu pflegen. Also gerade Kindheit ist ja so ein essentielles, absolut, eigentlich so die Freundeszeit. Ich hatte übrigens auch mal so einen Scheideweg und bin da ganz froh, dass ich da rausgekommen bin. Und das war, als ich hier nach Holland kam und eigentlich niemanden kannte, also ganz ähnlich wie bei dir eigentlich. Eigentlich total ähnlich, weil du bist ja auch aus dem Osten gekommen. Und dann habe ich im Coffeeshop halt Anschluss gefunden und Leute gefunden und habe halt wirklich einen Freundeskreis mir aufgebaut, der zu 99% aus halb kleinen und teilweise auch schwer Kriminellen bestand. Und habe mich so ein bisschen gehen lassen auch. Also ich habe auch irgendwann gar keine hohen Ziele mehr an mich gestellt. Und wenn ich dann jetzt gucke, dass ich damals auch die Leute, die ich cool fand oder wo ich dachte, hey, das ist ja ein cooler Typ, wenn ich die sehe, alle, dann denke ich jetzt, die sehen alle total ungesund aus. Also so, den sieht man wirklich von 100 Metern entfernt an, dass die nicht gesund sind. Also dass die wirklich schwer krank, drogenkrank sind, ja. Und ja, ich fand es total seltsam. Und wenn ich jetzt gucke, dass ich hier vor allem Lauffreunde habe. Das hat sich echt komplett gedreht. Also das mit den Lauffreunden kam jetzt später dazu. Und ich habe mich eben ich habe mich einfach weg komplett. Und wenn ich jetzt gucke, wie ich vor 10 Jahren hier gelebt habe oder noch länger her, in Utrecht und was für Leute ich hatte und wo ich rumgehangen bin und dass ich auch echt gedacht habe, hey, und wenn es mit Kunst nichts wird, dann, mein Gott, dann holst du dir irgend so ein, bist du Maler oder sowas. Egal, ob du Abi hast und eigentlich viel zu, dann machst du irgendwas Und das ist schon okay. Hauptsache, du kannst abends in den Coffeeshop gehen und einen kiffen. Und ein Maler, nicht falsch verstehen, ich habe jetzt nicht gemeint, dass Maler oder irgendwelche Jobs, wo man körperlich arbeitet, einen automatisch dumm machen oder so. Es gibt ja auch hochintelligent, aber dass es für mich so war, dass ich gedacht habe, fuck egal, solange ich abends in den Coffeeshop gehen kann, einen kiffen kann. Und für mich war es auch so wichtig, es gab Leute, die haben da Hausverbot bekommen, ja. Mhm. Da habe ich gedacht, oh Gott, wenn mir das passieren würde, habe ich gedacht, ey, der Weltuntergang wäre das gewesen, weil da waren alle meine sozialen Kontakte. Und das hat sich so gedreht, ja. Also, und jetzt, um mal eins deutlich zu machen, viele Lauffreunde, die ich habe, sind auch nicht unbedingt in akademischen Berufen, aber es ist trotzdem eine völlig andere Welt und die ticken völlig anders. Ja, ich habe mir damals im Endeffekt meine Zukunft schon so ein bisschen verhagelt. Es war für mich halt damals so eine entscheidende Zeit, Schulabschlüsse, Berufsschulabschlüsse, weil mein eigentlicher Plan, damals war das so angedacht, dass ich bin ja auf die Hauptschule gekommen, es lag daran, ich bin Mitte der vierten Klasse hierher gekommen. Und die Lehrer haben gesagt, entweder du wiederholst nochmal die vierte Klasse oder du gehst erstmal auf die Hauptschule, die damals noch nicht den schlechten Ruf hat, den sie heute hat, holst deinen Realschulabschluss nach. Das ist natürlich völliger Bullshit. Wie man so eine Empfehlung geben kann, verstehe ich bis heute nicht, weil in dem Moment, wo du auf dieser Schule bist, als 10, 12, 13-Jähriger, passt du dich deinem Umfeld an. Das ist automatisch so. Also der richtige Weg wäre gewesen, die Schule zu wiederholen, die Klasse zu wiederholen, weil man hat genügend Zeit. Ja, also ist ja nicht so, dass dir die Zeit davon läuft. Aber sei es drum, ich habe dann eben Hauptschulabschluss gemacht, der war auch super, also ich habe einen Bomben-Hauptschulabschluss gehabt, mit 1,2 oder so abgeschlossen und dann war die Idee, jetzt machst du einen Beruf und nebenbei Realschule. Aber dann kam halt praktisch so, sag ich mal, diese zwielichtigen Gestalten in mein Leben und Schule, Berufsausbildung, das alles wurde total nebensächlich. Ich war immer in Mathe, war ich immer gut. Ich habe bis zur 9. Klasse, selbst eine Abschlussprüfung in der Hauptschule immer 1,0 gehabt in Mathe. Bei meiner Abschlussprüfung, ich habe ja Maurer gelernt, habe ich eine 4,5 gehabt in Mathe. Also das kannst du halt nicht mehr damit erklären, dass du das nicht verstehst, weil das sind dann genauso Formeln wie in der 9. Klasse in der Abschlussprüfung. Und ich habe mir damit viel verbaut. Und das Problem ist, dass ich das jetzt merke. Also ich habe wirklich so lange gebraucht, dass ich jetzt merke, was mir eigentlich fehlt. Und zwar dieser Erfolg, dieser berufliche Erfolg, der fehlt mir einfach, weil durch den Hauptschulabschluss bist du limitiert in deinen Möglichkeiten. Aber wolltest du nicht ein Abi nachmachen? Ich wollte auf jeden Fall erstmal die Realschule nachmachen und dann natürlich langfristig auch Abitur. Das Problem ist, ich habe mich dann erkundigt und habe das versucht auch anzuleiern, dass es für mich unter den Möglichkeiten, die mir hier geboten werden, nicht möglich ist. Es gibt zwei Möglichkeiten. Das eine ist die Fernuni Hagen zum Beispiel. Das ist aber ein sehr, sehr hoher Preis, den du dafür bezahlen musst. Also ich habe mir jetzt schon wieder vergessen, 3.500, 4.500 Euro, vielleicht sogar 5.500 Euro, irgendwie so in dem Dreh. So, dann gibt es natürlich auch das, was dir der Staat als Möglichkeit bietet, diese Abendschulen. Das Problem hier ist, dass das immer 16.30 Uhr beginnt und bis 22 Uhr geht. Und das schaffe ich beruflich nicht. Ich schaffe einfach beruflich nicht, um 16.30 Uhr geduscht und frisch und munter da ich weiß nicht, ob das ein Berufskolleg ist, aber praktisch dann da zu sitzen und den Realschulabschluss zu machen. Das ist mir so nicht möglich. Es geht einfach nicht. Und ja, das ist ein Problem irgendwie. Also weil ich selber merke, dass ich damals habe ich halt verkackt und jetzt ist es so schwer, das wieder aufzuholen oder nachzuholen. Ja, da hast du es. Es ist ein Ding, brodelt in dir. Das kommt total, immer wieder hoch. Total. Also das ist halt, weil ich halt auch merke, wenn ich mich mit Leuten umgebe, die zum Beispiel jetzt mit Disponenten oder so, ja. Also wenn ich mit Disponenten rede, habe ich immer das Gefühl, dass das ein Job ist, den ich so nebenbei noch machen könnte. Ich unterschätze das wahrscheinlich auch, aber dennoch habe ich das Gefühl, also das könntest du mindestens machen. Und vielleicht ist das auch so ein Punkt, dass ich ein gesellschaftliches Standing anstrebe. Gar nicht so sehr den Abschluss an sich, sondern es ist halt einfach so, in der Zeit, als ich zum Beispiel Theaterleiter war, ja, als ich ein Kino geleitet habe, da haben alle Leute gesagt, ach, du bist Theaterleiter. Dass ich da aber fast 1.000 Euro weniger verdient habe als jetzt, als Berufskraftfahrer, das sieht halt keiner. Sprich, mir fehlt dann manchmal die Anerkennung für das, was ich tue. Weißt du, das wird halt immer so abgetan, so, das kann ja jeder. Nee, kann halt nicht jeder. Ich sag das im Freundeskreis, ich sag das zum Chris, ich sag das in der Familie. Ich halte mich für einen der besten Berufskraftfahrer, die es gibt. Und das, ich mache das an folgenden Punkten fest. Ich habe eine gewisse Intelligenz, ja, die ich vorbringen kann, so. Ich kann, wenn ich fahre, merke ich einfach den Unterschied. Ja, also wenn ich irgendwo reinrangieren muss, so, das ist, ich kann das gar nicht anders beschreiben, als ich lasse halt einfach, ich fahre halt hin, wo ich hin will, und das kriegen andere nicht hin. Auf mich kann man sich immer verlassen, und was auch dazu kommt, ich bin schnell. Das ist auch noch wichtig. Aber das weiß halt kein Mensch zu honorieren, weil du bist halt nur einer von vielen. Du bist halt einer von vielen, und von diesen vielen sind viele Idioten mit dabei. Aber brauchst du denn unbedingt, heutzutage ist es doch nicht mehr, es gibt doch oft genug auch, also ich kenne zum Beispiel einen Freund von mir, der wollte die Videospielabteilung in so einem Karstadt leiten, also beziehungsweise die haben da einen neuen Verkaufsleiter gesucht oder sowas, ist er dahin? Und dann haben sie gesagt, ja, was haben sie denn gelernt und so, und ich so, nichts, und dann haben sie halt gesagt, aber ich kann das. Und dann haben sie gemeint, ja, aber sie haben nicht mal einen Kaufmann oder sowas gelernt und was weiß ich, wir können die noch nicht, die Abteilung. Und dann hat er den einfach innerhalb von einer Viertelstunde plausibel, glaubhaft gemacht, dass er für diesen Job wie geschaffen ist. Und dann hat er den Job bekommen. Und ich glaube, also es gibt ja natürlich Berufe, da musst du wegen irgendwelchen, aus Sicherheitsgründen, eine Ausbildung oder eine entsprechende Qualifikation haben, aber bei ganz vielen Sachen glaube ich mir, und gerade wie du rüberkommst, also du bist ja nicht jemand, würd's mich nicht wundern, wenn du einen entsprechenden Ehrgeiz hast, irgendeine Disponentenstelle oder wie du es nanntest, musst du doch, dann mach's doch, sag doch, aber weißt, ich kann was, das. Was noch dazu kommt, ist halt, dass ich diesen Beruf liebe. Es ist so, dass dann bist du doch glücklich, dann gibt's doch kein Problem. Geht's nur ums Geld? Nein, ich bin auch finanziell zufrieden. Also ich es ist jetzt nicht so, dass ich da wenig verdiene. So, also ich habe halt den Vorteil, dass ich hier in Baden-Württemberg arbeite, da wird das noch gut bezahlt, und ich arbeite dann auch noch für einen großen Stern, da wird es dann noch mal besser bezahlt. Also mir geht's finanziell nicht so schlecht. Aber ist es dann irgend so ein Minderwertigkeitsgefühl? Ja, genau. Absolut. Okay. Es ist die Anerkennung, die mir da fehlt. Also ich liebe diesen Job. Wenn ich im Urlaub bin. Also ich freue mich natürlich, wenn ich im Urlaub bin. Aber ich freue mich, wenn ich wieder auf Arbeit gehen kann. Wenn morgens um 5 der Wecker klingelt, freue ich mich. Wenn ich sehe, ich habe eine weite Tour, ich muss 4,5 Stunden irgendwo hinfahren in die Schweiz oder so, freue ich mich. Mir fährst du eigentlich auch mal ab und zu nach Holland? Nee. Ich mache nur Baden-Württemberg, und wir fahren halt bis an die Schweizer Grenze und Grenzach-Wühlen. Ich weiß nicht, ob du das was sagst, das ist Richtung Basel. Das ist so die weiteste Strecke, die ich fahre. Das sind alles mehr oder weniger so Tagestouren. Ich bin jeden Abend zu Hause. Ich würde auch nichts anderes machen wollen, weil mir dafür, oder das ist mir halt meine Familie zu. Also du musst dich abends irgendwann so Raststätten pennen? Nein, gar nicht. Gar nicht. Ich bin. Du hältst doch wahrscheinlich gar nicht an Raststätten an, oder? Nee, auch nicht. Ich will auch mit den ganzen Leuten nichts zu tun haben. Und das meine ich jetzt auch nicht despektierlich, sondern ich kann mich mit diesen Menschen nicht normal unterhalten. In dem Moment, wo ich mit so einem, zum Beispiel mit meinen Arbeitskollegen eine Konversation beginne, erschrecke ich mich vor dieser Dummheit, die mir da entgegenspricht. Das klingt jetzt enorm, ich will das gar nicht so sagen, aber es ist halt. Ich weiß, man kann nicht sich selber sein, man muss sich praktisch so runterdummen, ja, und mit denen, ja, so, man denkt, wie kommuniziere ich jetzt mit denen? Ja. Mal andere Frage, da hörst du eigentlich viel Podcasts dann beim Autofahren? Ja, ich höre jeden Tag 10 Stunden nur Podcasts und nur Englische. Okay. Ich habe in der Hauptschule. Ja, du hast die Deutschen rausgeschmissen. Ja. Ist eigentlich lustig, dass du mich zu deinem Podcast einlädst, wo du die letzten Folgen wahrscheinlich von Happy Day und Co. gar nicht mehr gehört hast. Ich habe relativ viele letzte Folgen von Happy Day Podcast gehört, muss ich dazu sagen. Ich habe, glaube ich, eine nicht gehört. Ich habe mir jetzt neulich die mit dem Rollenspiel angehört, als, wie hieß er, der da zu Gast war von dem. Der Gunnar. Gunnar, genau, das habe ich mir angehört. Das fand ich übrigens sehr lustig. Da haben wir uns ja ein bisschen verpasst in Karlsruhe. Ich habe mich echt schon gefreut. Andererseits habe ich mich auch wieder so geschämt. Das ist auch wieder so ein Ding, wo ich mitbekommen habe, du bist in Karlsruhe und du so gesagt hast, hey, sag mal, wo du bist. Dann habe ich kurz überlegt. Aber ich wusste ja, was du machst. Ja, aber ja, das wusste ich ja auch, dass du das weißt. Aber trotzdem hatte ich so, die erste Intention war zu sagen, bin jetzt schon wieder weg, weil ich mich... Ich könnte niemals. Nein, das ist doof, das ist echt doof. Das ist doof, ich hätte gedacht, dass du dann zumindest über den über Podcasts, wo du ja zeigst, dass du ein eloquentes Kerlchen bist und eben nicht der typische, wenn es das überhaupt gibt, das Klischee des Berufskraftfahrers, dann müsste das doch das. Ey, ich muss tierisch pissen, ich bin einer Sekunde wieder da, okay? Geh kurz pissen, ich mache eine lustige Musik. Wir müssen mal weniger schwer jetzt sein. Das ist gut. Ich wollte die Folge irgendwann mal, wenn sie oben ist, dann so, hey, cooles Interview, aber das ist ja erster Teil Interview, zweiter Teil tiefgehende Gespräche. Mir geht's wirklich bei diesem Ricky-Projekt auch darum, dass man sich, das klingt jetzt auch wieder so ein bisschen esoterisch, sich einfach so treiben lässt. Also einfach von dem Gespräch. Finde ich gut, genau, das habe ich mich auch schon gedacht. Ja, das finde ich viel angenehmer als, also mir waren manche Sachen wichtig, gerade das Künstlerische. Das finde ich, im Endeffekt ist das, was du als Künstler machst, genau das, was ich gerne machen würde. Nämlich sich von seinen eigenen inneren Wünschen lenken zu lassen, so ein bisschen. Also einfach auch zu sagen, ich gehe das Risiko ein und mach was. Viele haben diese Idee, aber du weißt, dass viele damit scheitern werden, Künstler zu werden. Ja, es gibt ganz viele, die denken, sie könnten Künstler werden, aber die wenigsten schaffen es halt, damit ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Deswegen finde ich das ja auch immer so, wenn ich jetzt darüber nachdenke, in dem Moment, wo ich darüber spreche, fällt mir auch auf, dass die wirklichen Idole, die ich in meinem Leben habe, alle Künstler sind. Ich weiß nicht, ob aber das normal ist. Ich glaube schon. Schauspieler und Musiker sind natürlich immer die Leute, die man am ehesten. Politiker haben es da wesentlich schwerer. Jetzt überlege ich gerade, ob ich irgendeinen Politiker als Idol bezeichnen würde. Da bin ich echt schwer damit, weil du das halt, da ist halt immer so eine Fassade und als Künstler kehrst du in gewisser Weise ja immer auch so dein Inneres durch deine Kunst nach außen so ein bisschen. Also du lernst ja immer den Künstler auch so ein bisschen durch seine Objekte kennen, wenn du dich damit länger beschäftigst. Ja. Durch Musik finde ich das noch krasser. Ist übrigens auch ein Thema, was mich interessiert. Du hast ja früher gerappt und hast auch Musik gemacht praktisch. Ja. Das ist auch so verwunderlich, das hörst du ja so oft, dass Menschen, die, egal was sie jetzt machen, ob sie Musik praktisch jetzt machen und früher dann gezeichnet haben oder so. Also das steckt in diesen Menschen irgendwie drinne. Also du kriegst es auch, das gehört einfach zum Menschen dazu, diese künstlerische Ader. Und du hast ja mit zum Beispiel mit Torch zusammengearbeitet, das hat mich wahnsinnig beeindruckt, weil das für mich auch so eine gewisse Qualität halt rüberbringt. Aber da ging es da für dich nicht weiter oder musstest du dich dann mal irgendwann dafür entscheiden, jetzt mehr auf. Ah, das ist mein Wunderpunkt. Nee, überhaupt nicht. Aber Ich habe schon öfter gedacht, wo hatte ich das denn darüber? Ich hatte es darüber mit der Maria im Themenwechsel in der aktuellen Folge, die noch nicht aktuell ist, weil sie noch nicht oben ist. Also nicht hochgeladen. Aber um Neid ging es da. Aber ich habe früher schon oft, ich habe mich oft gefragt, weil wenn man die Sachen, die ich da aufgenommen habe, mal zeitlich setzt und guckt, was es zu der Zeit gab, ja, dann war ich da echt, ohne mich jetzt selbst und so, ziemlich oberes Niveau. Zu der Zeit gab es noch extrem viele Leute, die eigentlich nicht mal richtig rappen konnten. Ja? Das war echt Anfang, Mitte der 90er. Und ich habe mich gefragt, warum stimmen die Beats? es stimmt eigentlich alles so. Und warum gibt's echt so Hanseln, die Plattenverträge haben? Und es hat natürlich auch was mit Glück zu tun. Und ich glaube, dass auch damit was zu tun hat, dass ich nicht, dass ich aufgehört habe mit der Musik und nicht weitergemacht habe und Demos verschickt. Ich habe echt nie Demos verschickt. Das ist eigentlich die, ich habe halt gedacht, durch Aufträge und durch die Leute, die einen kennen und cool finden. Und es gab ja viele Leute. Stieber Twins, die haben unseren Shit, also als ich noch mit anderen zusammen gemacht habe, so ey, Hammer. Also wir haben auch wirklich aus der Szene so Props bekommen. Aber irgendwie hat es bei mir dann nicht funktioniert. Ich weiß nicht warum. Oder nicht über ein gewisses Level hinaus. Und dann bin ich nach Holland gegangen. Und dann war für mich die Geschichte zu Ende. Weil ich habe ja noch kurz, eigentlich in dem Jahr, bevor ich nach Holland ausgewandert bin, habe ich ja noch eine Maxi rausgebracht, eine Single, auf Vinyl. Und das Video dazu lief auf Viva ein einziges Mal. Aber es ja, klingt egal, so schön. Ja. Es lief auf Viva. Und ich dann hat sogar im Backspin, und das war schön, da hat im Backspin einer einen Leserbrief, Backspin ist so eine Hip-Hop-Zeitschrift gewesen, hat einer einen Leserbrief geschrieben, so, hey, ich habe so ein Video gesehen, Gigant, der absolute Hammer, und kennt jemand von dem mehr oder so, und hat jemand, oder vielleicht Kleinanzeigen, nee, es war ein Leserbrief. Und dann habe ich den Typen gesucht, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, die E-Mail-Adresse stand dabei, oder wie habe ich denn das gemacht? Ich habe den irgendwie gefunden. Vielleicht habe ich auch bei der Backspin mich gemeldet. Und dann habe ich ihm eine CD gebrannt mit meinen Sounds. Und er ist ewig drauf abgefilmt. Dann habe ich gedacht, so, weißt du, wie ich Musik gefeiert habe, wie geil hätte ich es gefunden, wenn dann, was weiß ich, dieser oder jener Rapper, den ich total abgefeiert hätte, mir so ein ganzes Album geschickt hätte, wo noch viel mehr Musik von ihm drauf war. Aber es hat was mit Holland zu tun. Am Anfang habe ich noch gedacht, ach, du kannst bestimmt auch hier Musik machen, aber es ist nie so weit gekommen, leider. Konntest du von deiner Musik mal leben? Nein, null. Weil ich habe das mal geschafft. Ja, ich weiß, du warst mal richtig damit unterwegs, das hast du mir erzählt. Das ging aber so rapide schnell und so, wahrscheinlich ist das normal. Also es war halt zu der Zeit, als du als DJ plötzlich Gagen bekommen hast, die utopisch waren. Also 400, 500, 600 Mark pro Abend als relativ, ich bin ja, ist jetzt nicht so, dass die Welt mich kannte, sondern es war halt einfach, dass ich das Glück hatte, dass ich mit ein paar Leuten zusammen Musik machen konnte, die den Namen hatten, und ich konnte dann entweder der Rauschmeister sein oder halt der Erste sein, der auflegt, so wenn die auf Tour waren. Und es waren 13 Monate, und in den 13 Monaten würde ich jetzt mal so behaupten, habe ich so viel Geld verdient wie davor und danach nie in meinem Leben innerhalb dieser Zeitspanne. Das war wirklich Wahnsinn. Und dann kam halt auch die Partnerin in mein Leben, und da ging es dann darum, ziehen wir jetzt nach Berlin, denn das hatte zufolge gehabt, dass ich unter Umständen mehr Aufträge bekomme und mehr Bookings bekomme und eine Residency in Berlin und so. Und dann ja auch Möglichkeiten, mehr zu produzieren. Ich meine, bis dahin habe ich halt so, alles, was ich produziert habe, waren dann, ging nur intern so rum, sage ich jetzt mal. So im Bekanntenkreis und die Leute, die du gekannt hast, es wurde nichts veröffentlicht und schon gar nicht auf Viva. Aber ich glaube, das ist auch noch so ein Punkt, der mich manchmal so in einsamen Nächten ergreift, dass ich so denke, es ist schwer, so weit zu kommen, und eigentlich musst du dann den Weg weitergehen. Weißt du, wenn du mal so ein gewisses Tor geöffnet hast, musst du auch durchgehen. Aber da ist wieder der Punkt, den der Chris anspricht. Weißt du, so dieses, ich mache immer so lang, bis es einen gewissen Punkt erreicht, und dann will ich das auch zerstören. Und das habe ich damals auch so gemacht. Ich habe dann damals einfach mich bei denen nie wieder gemeldet. Ich meine, das waren halt so Namen wie Westbam, wie Lexi und K-Paul. Ich habe mich bei denen dann nie wieder gemeldet, und ich habe jetzt nur noch mit Hardy Hart, das sagt dir natürlich alles gar nichts, nur noch mit dem habe ich Kontakt heutzutage, und hatte lange mit Lupo Kontakt, der leider vor 2-3 Jahren gestorben ist. Das ist auch immer so ein Punkt, wenn ich manchmal abends hier so da sitze und für mich Musik mache. Machst du das dann eigentlich für dich auch noch, dass du für dich einfach Musik machst oder Raps oder so? Gar nicht? Nee. Ja, ich gerade in den letzten Wochen habe ich oft das Bedürfnis, Musik zu machen wieder. Komischerweise, lustig, dass du mich jetzt darauf ansprichst, und auch mal wieder ein Video zu machen oder so. Aber ich hab, nee. Das ist bei mir, also ich sitze oft Nicht, nee, oft stimmt nicht. Aber hast du noch einen Sampler und so? Ja, mittlerweile halt alles digital. Also ja, ja praktisch gibt. Da müsste ich mich halt komplett reinfuchsen so. Das ist das, was mich am meisten stört, dass ich mittlerweile, was Musik angeht und Producing-Software angeht, dass ich so ein alter Mann geworden bin, der so denkt, ja, mit solchen Sachen, da kann es ja jeder. Weißt du, so, kennst du das? So dieses Gefühl, ja, so kann es ja jeder. Das ist ja so, wie wir das früher gemacht haben, mit dir die Platte aufgelegt und den Sample rausgeschnitten und dann so und so verändert und das gemacht und so. Das kotzt mich manchmal an mir so an, dass ich so kleinkariert denke und fast den anderen das nicht gönne, den Erfolg, den sie haben. Denn ich kenne zum Beispiel, ich kenne ein Mädchen, die hat mit mir angefangen, die heißt Lady Wax, Alexandra, die ist mittlerweile, ich würde schon sagen, ein Star in Russland. Also, okay. Die ist wirklich, die ist fett dabei, die legt in Miami auf, überall. Und ich habe mit der auch noch auf Facebook Kontakt und so, klar, das ist natürlich jetzt nicht mehr so wie früher. Früher hatten wir mehr Kontakt. Und das hat sich alles so ein bisschen verändert. Aber da siehst du halt, in welche Richtung das auch gehen kann. Und sie hat, und weißt du, wer mit mir damals auch angefangen hat bei Electric Kingdom? Paul Kalkbrenner. Weißt du, das sind halt zwei Beispiele für mich so. Keiner sagt, dass das bei mir auch so funktioniert hätte. Aber dennoch denkst du dir dann im Nachhinein so, der Kalkbrenner ist einer der besten DJs und bekanntesten DJs der Welt. Lady Wax ist im osteuropäischen Bereich eine fette Nummer und du fährst halt einen Truck. So, weißt du? Das ist halt. Wir drei haben früher die Dinger eröffnet, beziehungsweise dann die Abende beendet. Das waren wir drei damals. Und zwei davon haben es relativ weit gebracht, würde ich jetzt mal so sagen. Aber ich finde, so musst du nie denken. Also du musst. Da müsste ich bei jedem Menschen, der sehr erfolgreich ist, den ich kenne von früher, denken, Mann. Der könnte ich auch sein, ja. Und also ein Künstler, mit dem ich schon in Handschellen zusammen im Verhörzimmer saß, ja, ist einer der bestverdiensten Künstler überhaupt. Und aber ich denke da nie, ich habe da auch null Neid. Ich will auch gar nicht, ehrlich gesagt, in dieser Welt sein, in der er ist. Und ich finde, du musst einfach denken, hey, zum Glück bin ich nicht einer dieser Kleinstadt-Hoschek-Gangsters geworden, mit denen ich damals rumgehangen bin. Absolut. Zum Glück habe ich eine Frau und eine Tochter, bin ich happy, habe coole Podcasts, Hobbys und habe so coole Homies wie den Philipp Jordan. Nee, das ist schon richtig. Ganz ehrlich, das Podcasting so in meinem Leben hat mir das am meisten den Horizont geöffnet. So kann man es eigentlich sagen. Also jetzt nicht nur dadurch, dass ich neue Leute kennengelernt habe, sondern auch das, was ich höre, wie Leute denken, wie Leute über uns Deutsche denken, wie Leute, oder was es alles noch da draußen gibt, zum Beispiel gerade Comedy, das hast du ja vorhin auch angesprochen. Für mich war Comedy früher Otto und Mario Barth. Ich spreche es auch noch Englisch aus, Mario Barth. So, durch Podcasting habe ich halt einfach Comedy kennengelernt. L.A., diese Szene, die Louis C.K. kommt übrigens nach Amsterdam, ne? Louis C.K. natürlich, aber ich bin mittlerweile sehr auf diese Independent Los Angeles Szene umgeschwenkt. Also ich stehe total auf Rose Battle und Kill Tony und die ganzen Sachen. Das ist halt für mich High Level Shit, was Comedy angeht. Und das hätte ich aber nie ohne Podcasts kennengelernt. Also Podcast ist für mich was ganz Wichtiges. Und weil du die Maria von zum Beispiel angesprochen hast, mir tut es irgendwie auch total noch, also ich bin dann so sentimental, dass ich dann immer so denke, ich finde es so schade, dass das so alles in so einem komischen Blödsinn geendet ist. Ich meine, die wird sich da überhaupt keine Gedanken drüber machen, wie sich das, wir hatten ja, das muss man vielleicht nochmal dazu sagen, vielleicht wissen das viele nicht, wir hatten ja eine Zeit lang mal diese Idee, ich hatte die Idee, einen Podcast zu machen, der regelmäßig erscheint und es gibt zu unterschiedlichen Themen eine Top 10 oder Top 5 oder Top 3. Und dann habe ich das relativ abrupt beendet, was eigentlich wenig mit dir, Roman oder Maria zu tun hatte, sondern mehr in erster Linie mit mir und auch mit dem Chris, aber in erster Linie mit mir. Ich möchte überhaupt keinen vorschieben. Und eigentlich war ich total stolz, dass ich das mit euch machen konnte. Wirklich stolz. Also mir hat das wirklich Spaß gemacht. Und ich bin manchmal traurig, dass sich das mit der Maria so verlaufen hat letzten Endes, weil ich die eigentlich sehr geschätzt habe als Gesprächspartner, weil die hat eine besondere Art. Ich weiß jetzt nur noch nicht so richtig, wie ich die ausformulieren soll, weil es liegt jetzt auch daran, dass ich echt so ein bisschen, ist spät jetzt und ich möchte dich, ja, aber sie hat so eine besondere Art und ich finde es so schade, wenn ich solche Menschen aus meinem Leben verliere. Kannst du das verstehen, wie ich das meine? Also ja, aber das ist ja, du bist ja deines Glückes Schmied. Du kannst sie auch kontaktieren und ja, ich habe das mal gemacht. Ich habe das auf Twitter mal gemacht. Ich habe ja mal geschrieben und ich habe dir ja auch geschrieben, dass mir das, ich habe mich dafür entschuldigt, wie ich das beendet habe und so. Das habe ich nicht nur gemacht, um wieder neue Kontakte zu knüpfen, sondern mir ist es immer wichtig, wenn man Scheiße baut, soll man das auch mindestens mal irgendwann dann klarstellen und eine Entschuldigung, die kann man immer bringen. Und ich habe das Maria auch geschrieben und die Antwort darauf war höflich, aber klar. Also es war, ja, da auf mich das Gefühl gemacht, so, ja, ist okay. Verstanden, aber ist okay. So, verstehst du, was ich meine? ich kann es verstehen. Ich meine, wahrscheinlich würde ich eh nicht reagieren, aber ich ärgere mich dann, dass ich so reagiert habe im ersten Moment, weil solche Menschen, die, ich meine, das wirst du auch wissen, du triffst so Menschen, die was das Besondere etwas haben, ganz selten. Und ich weiß nicht, was es, ich kann es jetzt gar nicht so richtig in Worte fassen, ich müsste länger darüber nachdenken, was es bei Maria zum Beispiel ist, aber als ich die in Weinheim das erste Mal kennengelernt habe und ich habe davor schon ihren Podcast gehört und damals dachte ich halt, ja, das ist halt auch so eine Bitch, die halt übers Ficken erzählt, so, weißt du? Und, aber du hast, man, das hat ja auch einen Grund, warum du mit ihr podcastest, du hast bei ihr das Gefühl, dass da mehr ist. Also das, nicht das Gefühl, du weißt, dass da mehr ist. Das ist einfach, das ist ein toller Mensch und ich hasse das. Und das ist mir schon oft passiert, dass ich Menschen verliere, klingt jetzt zu groß. Wie kann man das anders ausdrücken? Also es ist ja keine beste Freundin gewesen oder so ein Scheiß. Aber weißt du, dass du diese Menschen nicht in deinem Umfeld lässt, auch in deinem erweiterten Umfeld. Weil solche Menschen tun dir immer gut. Immer, immer. Egal, wenn es nur ein Gespräch ist auf Facebook, 10 Sätze oder so. Solche Menschen tun dir immer gut. Auch Posts, zum Beispiel Posts von dir, wenn du was postest. Also das mache ich ja mindestens 20 Mal am Tag. Ja, aber das tut mir ganz oft gut. Also du siehst zum Beispiel, du mit deiner Tochter und ihr malt irgendwas. Ja, ich habe jetzt gesehen, du hast so ein Garagentor mit ihr bemalt oder sie hat das bemalt. Nee, ich war jetzt Dozent 3 Monate lang, also ein Semester an der Kinderkunstakademie. Und das war der Abschluss des Blocks, also des Semesters war, die haben so eine riesen lange Wand gemalt auf so einem Spielplatz und das, ich habe halt ein Foto gemacht von ihrem Teil. Ja, aber das ist dann so ein Moment, der bei mir den Prozess auslöst, dass ich denke, ich muss mit meiner Tochter jetzt auch irgendwie so ein bleibendes Ereignis schaffen. Also weißt du, jetzt nicht so, ich muss mithalten und poste dann auch was so, guck mal, aber wir können eine Rakete bauen. So, das meine ich jetzt nicht, sondern solche Posts inspirieren mich. Weißt du, also die sorgen dafür, dass ich mir andere Sachen vielleicht dann ausdenke, die ich dann in dem Moment mit meiner Tochter tun. Das meine ich damit, dass solche Menschen dir gut tun, wenn du die einfach nur in deinem Umfeld hast, auch wenn es das ganz weite Umfeld ist. Und so war das bei Maria zum Beispiel auch. Deswegen ärgert mich das so ein bisschen, dass ich das da so ein bisschen verkackt habe, kann man fast schon sagen. Also ja, aber das ist dann so eben genau meine Art. Ich bin dann enttäuscht und in dem Fall, ich habe es ja auch geschrieben, eher vom Chris und ziehe dann Leute da mit rein, die erstens mal einen Fakt drauf geben und zweitens mal... Naja, man muss ja fairerweise dazu sagen, dass es wirklich so war, dass du irgendwie mal gefragt hast und ey Leute, Aufnahme und dann hat sich erstmal keiner gemeldet und dann war nach 2 Wochen warst du, glaube ich, sauer und hast gesagt, jetzt fuck you, ich höre damit auf. Und ich war da recht überrascht und es war aber auch, man muss dazu sagen, das ist auch so, das ist auch, ich bin ja auch auf dieser Seite oft, dass ich dem Roman in den Arsch treten musste früher. Von wegen, ey, lass uns aufnehmen und dann kam ewig nichts. Und das hat man halt, wenn man der Initiativengeber ist. Das ist einfach so. Da muss man sich mit abfinden und darf nicht zu schnell den Kopf in den Sand stecken. Da muss man ein dickes Fell haben, sozusagen. Ja, das fehlt mir so ein bisschen, weil wir sind jetzt auch gerade wieder an so einem Punkt. Intern, das kann jetzt, ist mir egal, ist intern, das klingt immer so, als wäre man irgendwie, was weiß ich, die ARD oder so ein Scheiß. Aber wir haben halt jetzt auch das Problem, dass der Chris, wie soll man das ausdrücken, so ein bisschen die Schiene fährt, die du ja auch schon mal zu spüren bekommen hast. Also es ist nicht so, dass er sich bei uns nicht meldet, sondern man rückt aber so ein bisschen ins zweite Glied. Also man, er will auf allen Hochzeiten tanzen, ist aber nicht bereit, sich abzustimmen mit uns zum Beispiel. Ja, wenn es um Termine geht für eine Sendung oder so, dann müssen sich am liebsten alle nach ihm richten. Und ich habe natürlich aus meinen Fehlern damals auch gelernt und breche heutzutage nichts mehr ab, aber bin dann trotzdem enttäuscht, wenn man sich halt zum Beispiel verabredet, es gab es jetzt ein paar Mal, man verabredet sich Sonntag 10 oder 11 Uhr und mit Kind, ich meine, du hast 3 davon. Da, ja, ich weiß. Ja, und dann kommt das nicht zustande. Das ist halt für uns, die Kinder haben, egal wie viel, ist es halt eine rhetorische Sache. Also es ist halt nicht so, dass ich dann sage... Ich hatte das auch oft. Dass jemand kurz vorm Cast dann einfach gesagt hat, ey, ich bin krank oder ich kann nicht oder ich geht nicht, macht ohne mich und so. Und das kann sehr anstrengend sein, aber man darf, und ich finde, da passt die Formulierung gut, man darf sich da selbst nicht im Wege stehen. Und zwar, ich habe ja, man kann ja mal sagen, dass der Chris, dass da schon was im Raum ist, was ich seltsames Verhalten finde, nämlich, dass man mit Leuten zusammen castet und sich dann einfach nicht mehr meldet und abhaut und nicht mehr reagiert und mit einem anderen Cast dann weitermacht. Ja. Und ich finde es einfach keine Art. Ich bin aber nicht beleidigt oder sauer. Es ist mir ziemlich egal. Aber ich würde jetzt zum Beispiel nicht mit der Person nochmal einen Cast machen, weil ich das echt total worthless finde. Und ich finde auch dann auch dieses Argument, ich kenne die Leute ja nicht wirklich, es sind ja nur Podcasts, das sind ja keine echten Freunde. Ich nehme Leute ernst, mit denen ich irgendwas mache. Und ich würde nie, da ist für mich nicht das Internet so eine schlechte Entschuldigung. Dann bin ich nicht besser als so Leute, die unter YouTube-Filmchen irgendwie die ewigen Hate-Rants machen, wie scheiße die Leute doch sind. Und sich dann im Internet verstecken. Also ich finde, wenn man mit Leuten zusammen was macht und ob man jetzt übers Internet kommuniziert oder wie auch immer, da muss man sich dran halten. Aber, und da bin ich eben da bin ich schon groß genug oder erwachsen genug, um zu sagen, der Chris ist ein super Podcaster. Der ist echt super und er harmoniert super mit dir. Ihr ergänzt euch sehr gut. Und er kann's einfach. Ja, das muss man einfach sagen. Das ist ihm natürlich gegeben, sozusagen. Bitte? Es ist ihm natürlich gegeben. Sozusagen. Ja, er hat einfach eine coole Art zu reden und, ja. und er kann gut so sein. Also das ist doch und was weiß ich. Ja. So ihr funktioniert gut zusammen, beide passt super zusammen. Dieses What's up? Ich habe es zwar eine ganze Weile nicht mehr gehört, weil ich einfach auch sowieso gerade wenig Podcasts höre. Aber ihr macht das gut und von daher musst du einfach denken, fuck it, dann muss ich da durch und dann macht dich das vielleicht nicht glücklich, aber jetzt hast du ja dieses Ricky-Ventil, sprich immer wenn er keine Zeit hat und keinen Bock hat, dann machst du halt deinen Ricky-Podcast und nimmst dir irgendeinen Gast. Ne, er hat sich ja letzten Endes schon dafür entschieden, weil wir haben ja letzte Woche, habe ich mit dem Podshow so eine Folge aufgenommen und 3 Stunden, nachdem wir die veröffentlicht haben. Was für eine Folge aufgenommen? So eine Ricky-Folge. Ah, okay. Habe ich mit dem Podshow aufgenommen und 3 Stunden, nachdem wir die veröffentlicht haben, kommt die Nachricht bei uns in der WhatsApp-Gruppe. Ja, übrigens, ab jetzt habe ich auch keinen Bock mehr, mich an den Kosten zu beteiligen, weil also bei uns ist es halt so, durch Auphonic und durch die Serverkosten sind ungefähr 350 Euro im Jahr kostet das ganze Ding. Man könnte es auch billiger machen, aber wie gesagt, Auphonic, du hast ja neulich auch mal danach geguckt, kostet für uns 21 Euro oder so im Monat plus Serverkosten 75 Euro im Jahr. Kommen wir auf 330 Euro oder so. Das sind dann so Momente, dann denke ich halt, genau dann denke ich halt, okay, mit dem Menschen möchte ich überhaupt nicht mehr zusammensenden, wenn er einfach nur beleidigt ist, weißt du, weil du halt mal mit jemand anderem sendest. Dabei finde ich das halt genau das Tolle an Podcasts, dass du immer die Möglichkeit hast, das zu machen, was du willst. Das ist ja gerade das Tolle daran. Vor allem ist es doch ein eigener Podcast von dir. Das hat doch mit ihm erstmal, du hast doch nicht deswegen euren WhatsApp stillgelegt, nee, oder? Das hat er stillgelegt. Weil er halt, das ist ja das Nächste. Wir haben den Donnerstag als Aufnahmetag erkoren, sage ich jetzt mal. Und für mich als Familienvater und nebenbei noch Sport und Beruf und so, ich organisiere mir das dann halt so, dass ich Donnerstag von 18 bis, sag ich mal, 0 Uhr Zeit habe. Und für mich ist es halt ein Problem, wenn dann jemand sagt, ja, heute kann ich nicht, aber gleichzeitig keine Alternative bietet. Und so war es halt. Ich kann jetzt nicht, weil ich muss irgendwie Narzissen aussuchen für meinen Garten. Ja, fuck you. Du hast 6 andere Tage oder 5 von mir aus, weil der Sonntag haben die Läden nicht offen. Kannst du das nicht irgendwie anders legen? Weil genauso mache ich es ja auch. Ich versuche mir dann diese 2-3 Stunden Zeit zu nehmen, um diesen Podcast aufzunehmen. Und das erwarte ich dann letzten Endes von einem festen Podcast-Partner, auch nicht von einem Gast oder von jemanden, den du jetzt anschreibst. Da richte ich mich nach demjenigen. Ja, das ist klar. Aber wenn ich fest mit jemandem podcaste einmal in der Woche, gehe ich davon aus, dass er das hinbekommt, sich 2 bis 3 Stunden irgendwie Zeit zu nehmen in der Woche, einen festen Tag auszusuchen, und dann sollte man das da machen. Das ist halt dann so, da prallen so ein bisschen 2 Ansichtsweisen, glaube ich, aufeinander. Weil er denkt halt, fuck you, ja, und ich denke halt, nee, das entweder ganz oder gar nicht. Das ist das Problem. Und ich finde es schade, man dreht sich da im Kreis. Ich meine, ich kann das 1000-mal dieses Thema aufklamüsern und merke immer wieder, das Problem ist eigentlich meine Verbissenheit und der Drang, das professionell erscheinen zu lassen. Das ist das Problem, glaube ich. Professionell meine ich jetzt nicht, dass das klingen soll wie eine ARD-Produktion, sondern ich will halt dieses Regelmaß und dass sich ein Hörer darauf verlassen kann, dass donnerstags eine Folge erscheint. Das ist so mein Anspruch dahinter. Ja, es ist schwer zu sagen. Und er ist halt auch als Typ schwierig, genauso wie ich. Das kommt noch dazu. Also wir sind schon zwei schwierige Charaktere. Okay. Ich krieg das bei dir und auch bei ihm live nie mit. Also ich habe nicht das Gefühl, er ist schwierig, aber ihr seid vielleicht so Vollprofis. Aber es ist vielleicht auch nicht so Vollprofi, wenn wir jetzt sehr lange über jemanden reden, der sich nicht verteidigen kann. Nee, überhaupt nicht. Aber es sind halt so Themen, oder es ist halt so ein Ding, das mir immer durch den Kopf geht. Ich spreche das auch mit dem Podshow oft, dass ich so denke, ich möchte überhaupt nicht jetzt irgendwie mit ihm streiten oder das Ganze beenden oder so, sondern es ist mehr so, dass ich versuche für mich den richtigen Umgang damit zu finden, so dass wirklich alle, also er und ich, damit zufrieden sind mit meiner Umgehensweise, mit meiner Umgehensart und Weise. Ja, also ich suche da momentan nach der Lösung, TM, kann man sagen. Und auch da wieder, dann schaue ich halt auch auf euch, Happy Day, wo das ja hervorragend funktioniert, auch mit einer längeren Pause. Und trotzdem, jedes Mal, wenn ihr auf Sendung geht, hat man nicht das Gefühl, dass du jetzt angepisst bist auf dem Roman oder so, weil irgendwas nicht geklappt hat oder so, weißt du, so das da. Aber genau das, was ich gesagt habe, muss ich mir selbst manchmal sagen, dass ich mir nicht selbst im Weg stehen muss, weil auch wir, also auch der Roman ist zu Recht manchmal angepisst auf mich, und manchmal bin ich wirklich genervt, wenn ich mich praktisch aus der Stadt mein Essen nicht richtig aufesse, wenn ich irgendwo sitze, weil ich denke, fuck, wir haben um 12:30 Aufnahme und dann bin ich da und um 12:40 und entschuldigt mich, dass ich zu spät bin, und er nimmt nicht oder will mich entschuldigen und er nimmt erst eine halbe Stunde später, ist er dann da oder sowas. Was jetzt übrigens so konkret jetzt nicht gerade eine aktuelle Geschichte wäre oder so, aber auch ich darf mir dann, es ist immer, wenn man in Teams arbeitet, gehört dazu, dass man einstecken muss oder Wasser zum Wein schütten muss, wie die Holländer sagen, Kompromisse machen muss. Und deswegen, also es ist auch für einen Roman und mich immer Arbeit, geistige und seelische und emotionale, die wir leisten müssen, damit es so funktioniert. Und wir haben auch echt schon Situationen gehabt, wo wir es schwierig miteinander hatten, teilweise ja auch sogar im Cast, aber auch dahinter. Ich kann gut damit leben, wie der Roman ist, und er kann, glaube ich, sehr gut damit leben, wie ich bin. Bei ihm habe ich immer so das Gefühl, dass das, also ich kenne den Roman ja nicht. Ja, ich kenne halt die Podcasts und ich habe ihn kurz in Weinheim kennengelernt. Aber ich habe immer das Gefühl, dass das so ein, jetzt sage ich wahrscheinlich so ein bisschen alkoholgeschwängert, sag mal, ein warmer Mensch ist. Verstehst du, was ich damit meine? So ein, das ist immer jemand, den man umarmen möchte, den man gern haben möchte. Verstehst du, was ich meine? So, also das ist halt nicht so ein harter Knochen oder so ein Ego. Der wirkt auf mich nicht wie so ein Egomane und auch nicht so. Ich kann es nur so sagen, das ist immer so ein Typ, den man gern haben will. Also deswegen. Ja, ich habe ihn auch gerne. Deswegen verzeiht man ihm das dann wahrscheinlich eher. Also weißt du, wenn jemand einfach so ein Sympath ist, warum auch immer, weißt du, wenn er anfängt zu reden und dann, wenn er anfängt zu lachen, da hat er dich eigentlich schon gewonnen. In dem Moment, weißt du, wenn du den jetzt ankackst und er lacht dann einfach so in seiner Art, dann denke ich mir immer schon, da könnte ich jetzt niemals dann weiterhin darauf rumhacken auf mein eigentliches Thema, sondern du denkst halt, ja, er meint's nicht böse. Es ist einfach der Roman, so. Und bei manch anderem habe ich dann manchmal das Gefühl, dass es auch so ein bisschen bewusst gesteuert ist. Es ist ja, aber wie du schon richtig erkannt hast, man sollte vielleicht nicht so viel darüber reden, wenn diejenige Person nicht mit dabei ist, sonst ja, das wirft auch kein gutes Licht auf mich. Das ist mir schon klar. Aber es treibt mich halt um und ich find's halt schade, weil es halt wieder ein Podcast-Projekt ist, das Also ja, ist WhatsApp auch tot oder wie? Nee, das würde ich so nicht sagen, aber er hat halt gesagt, er zieht sich da jetzt erstmal raus und hat jetzt momentan keine Zeit, in Anführungsstrichen, zu podcasten. Aber zwei Nachrichten später schreibt er, hey, wir müssen unbedingt mal wieder podcasten, weil er hat irgendwie irgendwas mit VR erlebt, also hier mit Oculus Rift, und das will er unbedingt erzählen. Also so richtig kann ich es einfach auch gerade nicht zuordnen, und das macht's halt auch. Aber dann sei doch dann steh dir nicht im Weg, und wenn er sowas schreibt, dann sag, oh ja, lass uns das machen, interessiert mich deine Virtual Reality Geschichte. Und vielleicht müsst ihr euch einfach mal abseits und nicht in einem Podcast aussprechen und wirklich mal, ohne dass so ein Explosionspotenzial in der Luft liegt, dass ihr euch dann gleich wieder verkracht, einfach mal sagen, hey, ich mag dich, ich caste gern mit dir, lass uns irgendwie ein Maß finden, dass wir nicht immer gleich so schnell voneinander angepisst sind, oder dass wir, weil ich will mit dir casten, hast du Bock, lass es uns machen, ist es dir vielleicht zu oft jeden Donnerstag, dann machen wir es jeden zweiten, wenn du mir dann garantieren kannst, dass du kannst, dass ihr da deutliche Absprachen macht. Ja, das Ding, ja, absolut, gebe ich dir auch recht, und ich versuche das ja auch immer schon zu initiieren, dass man sich mal trifft oder so. Wir hatten ja jetzt die Idee, dass wir uns in Berlin im September treffen, sowohl der Podshow als auch Chris und ich. Und dann kommt halt von ihm, ich sag jetzt mal intern, sprich in der WhatsApp-Gruppe, nichts. Also man sagt halt dann so, wie sieht's denn da an dem Termin aus? Und dann kommt halt nichts. Der Porto guckt halt, ich guck, dass ich es irgendwie hinkriege, und von ihm kommt halt nichts. Und dann denkst du dir natürlich auch, okay, du möchtest jetzt ja keiner Person hinterherrennen. Aber ja, da drehen wir uns jetzt gerade eben im Kreis, und ich habe das Gefühl, dass es manchmal einfach immer diese Pausen braucht, und dann merkt man wieder, was einem eigentlich fehlt, und dann kommt derjenige wieder zurück. Beim letzten Mal habe ich mich dann entschuldigt und habe gesagt, es war scheiße, dass ich da den Podcast einfach mal so über die Wuppe hab gehen lassen, weil für ihn war es ja noch krasser. Ich habe ihm ja im Endeffekt im Podcast mit dem letzten Satz gesagt, fuck you. Ja. Das war, ja, aber das war halt auch so eine, aus so einer Frustsituation heraus, da habe ich auch draus gelernt. Manchmal ist es echt, wenn ich das jetzt so erzähle und darüber nachdenke, ist es so, also unerwachsen, so kindisch und so unnötig, sich mit so einem Scheiß da auseinanderzusetzen, ja, dass es mir fast schon peinlich ist. Aber ja, man kann ja auch nicht. Ja, aber dann lern aus Fehlern und mach's nicht nochmal. So sieht's aus. So, Pocho wollte ich schon sagen. So, jetzt ist es schon spät, Philipp. Ja, ich muss auch echt pennen. Dabei habe ich noch so viele Themen, aber wie gesagt, wir müssen das unbedingt nochmal wiederholen. Wir machen einfach nochmal. Und den Rest, der mir noch so durch den Kopf geht, ansprechen. Aber es hat mir extrem viel Spaß gemacht. Du musst jetzt allen hunderten Hörern, wir haben leider nur hunderte Hörer, erzählen, wo man dich finden kann, falls man dich nie schon kennt. Also mich oder die Podcasts? Mir egal, das, was dir wichtig ist. Teddysinspace.com, also Teddys mit Doppel-D-I-E-S in Space, gibt's auch auf Facebook, ist meine Künstlerseite. Dann Happy Day Podcast, Themenwechsel Podcast mit der Maria zusammen. Und der Nils Bokelberg und die Frieda geben jetzt übrigens die Themen vor, ab jetzt. Da ist nämlich der Timo gegangen, wo wir es von Podcasts internen Trennungen haben. Ach, stimmt, das wollte ich auch noch fragen, was eigentlich mit den Kastronauten los ist, aber das ist vielleicht auch ein Thema. Die haben aufgehört. Ja. Zelluleute, der Filmpodcast. Patman, der Videospiele-Podcast, und Fat Boys Run, der Lauf-Podcast. Und ansonsten habe ich noch einen YouTube-Channel, den ich aber gerade pausiere, und der heißt Direkt Danach. Und da gucke ich mir Filme gucke ich mir Kinofilme an und direkt vor dem Kino gebe ich einen Vorurteil ab, was ich glaube, wie der Film wird. Und direkt danach gebe ich ein kurzes Urteil ab, noch praktisch frisch aus dem Kino, was keine gut überlegte Filmrezension ist und vielleicht sich auch von einer unterscheidet, die ich einen Tag später geben würde, sondern eben der direkt danach Gefühl. Das kann ich übrigens empfehlen. Das hat mir die ein oder andere Auswahl eines Kinobesuches erleichtert. Muss ich an der Stelle sagen. Hast du inzwischen den Star Wars Film eigentlich mal gesehen? Nein. Oh Mann. Da gibt's auch inzwischen, den gibt's, ach, verstehe ich nicht. Ja, nee, es hat keine Gründe so. Ich habe jetzt Game of Thrones in den letzten 2 Monaten komplett durchgeguckt. Also es hat sich einfach nicht ergeben. Irgendwann warst du mal wieder im Kino? Du warst so eine Zeit lang irgendwie ja, mit ja, dem Ja, wir gehen gucken. Jeden Montag. Der letzte Film war Central Intelligence, aber leider auf Deutsch. Da kann man Was war Central Intelligence nochmal? Mit The Rock und... Oh Gott, oh Gott. Und davor, damit wir nochmal einen normalen davor Film... Davor war es noch schlimmer. Ich glaube, X-Men war ich einmal. Das war eine ganz, ganz schlimme Katastrophe. X-Men, da komme ich gar nicht drauf klar. Und dann war noch irgend so ein Scheiß. Ich habe also in der letzten Zeit wirklich Pech gehabt, was die Filmauswahl angeht. Ich will mir jetzt... Also am meisten freue ich mich als nächstes auf Suicide Squad. Freue ich mich wahnsinnig drauf. Okay. Und welchen Film ich auch geguckt habe neulich? Mit meiner Tochter. Das Krokodil und sein Nilpferd. Aus aktuellem Anlass, muss man leider Gottes sagen. Oh ja. Ja, also das war auch... Kann man sich die noch angucken? Ja. Echt? Ja, also es ist halt... Es ich glaub's halt nicht. Klamauk, absolut. Aber so eine halbe, dreiviertel Stunde findet man es lustig. Danach denkt man so, ja gut, jetzt könnte eigentlich vorbei sein. Aber eine halbe, dreiviertel Stunde war es echt gut. Ja. Also ich habe jetzt, als Bud Spencer gestorben ist, auf Facebook viele Szenen gesehen, habe gedacht, oh mein Gott, das ist echt was für Kinder. Und ja, wahrscheinlich genau. Aber auch für Kinder aus dieser Zeit damals. Ich weiß nicht, ob das bei meinen Kindern heute funktionieren würde. Also, ich weiß gar nicht, ab wie vielen Jahren kann man denn mit einem Kind einen Bud Spencer Film gucken? Also bei manchen Sachen fand ich es dann auch merkwürdig, aber dadurch, dass so Situationen wie zum Beispiel, dass jemand eine Pistole hat, immer da lustig gelöst wird, zum Beispiel mit so einer Backpfeife oder so, das ist halt, das geht noch, finde ich. Also ich finde, ja, also ich finde, das ging jetzt. Mit ich habe die beiden Nobody-Filme noch auf DVD, vielleicht müsste ich die mal meinem Sohn zeigen. Wer ist der jetzt? Der ist jetzt 7. Ja, ich glaube, das kann man mal riskieren. Ich glaube schon. Und zur Not machst du einfach aus. Nee, also ich meine, er hat den Star Wars-Film, den neuen, auch gesehen. Na dann. Ich musste meine Tochter mal rufen, wenn man Khaleesis Drachen ohne irgendwelche Gewaltszenen sieht. Also irgendwann kam sie halt mal rein, ich gucke Game of Thrones und sie kam halt so rein und hat Khaleesi gesehen. Und das war für sie sehr beeindruckend, weil es halt eine sehr schöne Frau und mit diesem Weiß und so. Und dann hat sie gesagt, wer ist das? Und sage ich so, das ist die Mutter der Drachen, habe ich dazu ihr gesagt. Und dann hat sie gesagt, hat die echte Drachen? Sage ich so, ja. Und dann wollte die halt sehen und ich habe dann immer gesagt, ja, ich muss aber immer gucken, ob du das jetzt angucken kannst, weil du weißt ja immer nie so richtig, ob jetzt vielleicht einer den Kopf verliert in der nächsten Szene. Genau. Und immer wenn man praktisch so eine Szene hatte, die ich ihr einfach zeigen konnte, weil man Khaleesi mit ihren Drachen sah, habe ich sie gerufen und sie war völlig beeindruckt. Und die letzte Szene war praktisch, wie sie gesehen hat, war die letzte Szene der 6. Staffel. Keine Sorge, das ist kein großer Spoiler. Da fliegen halt so die Drachen über... Die fliegen halt so Drachen rum, so, sonst wird es vielleicht doch ein zu okay. großer Spoiler. Okay. Und das fand sie total beeindruckend. Man sieht Khaleesi und ihre Drachen und das ist... Ja. Musst du Drachentöter holen in Disney-Filmen? Ich glaube, den hat sie sogar schon mal gesehen. Wir gucken relativ wenig Fernsehen mit ihr, muss man dazu sagen. Also sie hat, ich glaube, in der Woche so die Möglichkeit, 2 Stunden Fernsehen zu gucken. Wenn ja, bei uns auch. Bei uns ja, auch. Am Samstag und Sonntag morgens ist ja immer Videospiele und Filmzeit. Reicht vollkommen aus, die wir eh lieber lesen oder irgendeinen anderen Scheiß machen. Genau. Okidok. Gut, das war's. Hey, ich wünsche dir was. Es war mir eine große Freude. Kurzer Hinweis noch von meiner Seite. Nächste Woche, ist ganz wichtig, nächste Woche Samstag gibt es die große UFC 200 Vorschau auf Non-PG. Das Ganze findet dann auf YouTube statt via Hangout. Also da könnt ihr euch mal reinschalten. Und nächste Woche bei MMA Radio zu Gast. Philipp, den wirst du vielleicht auch kennen. André Peschke. Kennst du den? Der ist von GameStar. Ganz kurz. Den muss man kennen, das ist ein ganz großer. Der, hast du eigentlich komisch genug. André Peschke, ja. Hast du eigentlich wann kommt denn diese Folge raus? Mit André Peschke? Nein, die Folge, die wir jetzt gerade aufnehmen. Hier. Heute Nacht. Die erste Folge ist schon draußen, Philipp. Ach echt? Kannst du mir dann einen Link schicken? Ja, schicke ich dir dann. Super. Vielen Dank. Kein Problem. Vielen, vielen, vielen, vielen, vielen Dank. Es hat mir wirklich extrem viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, wir hören uns in nicht allzu ferner Zeit wieder. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss.